Paulo Coelho, Die Hexe von Portobello. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Gerd Heidenreich. Ursprünglich hatte ich vor, das, was ich gehört hatte, zu einem ganz traditionellen Buch zu verarbeiten, in dem auf der Grundlage von umfangreichen Recherchen eine wahre Geschichte erzählt wird. Ich habe eine Reihe von Biografien gelesen und dabei eines begriffen: Die Meinung des Autors über die Hauptperson beeinflusst das Ergebnis der Recherche. Da meine Absicht gerade nicht war, zu sagen, was ich denke, sondern zu zeigen, wie die Geschichte der Hexe von Portobello von den Hauptfiguren der Geschichte gesehen wurde, habe ich den ursprünglichen Plan verworfen. Ich fand es besser, einfach nur niederzuschreiben, was mir erzählt wurde. Hiran Ryan, 44 Jahre, Journalist. Niemand zündet ein Licht an und setzt es an einen heimlichen Ort. Auch nicht unter einen Scheffel. Licht soll mehr Licht anziehen, die Augen öffnen und die Wunder ringsum zeigen. Niemand opfert, was ihm am wichtigsten ist, die Liebe. Niemand gibt seine Träume in die Hände derjenigen, die ihn zerstören könnten. Ausgenommen Athena. Lange nach Athenas Tod bat mich ihre ehemalige Meisterin Edda, sie nach Prestonpance, einer kleinen Stadt in Schottland, zu begleiten. Dort wurde zum letzten Mal ein mittelalterliches Gesetz angewandt, das einen Monat später außer Kraft gesetzt wurde. Die Stadt begnadigte nachträglich offiziell 81 Menschen und ihre Katzen, die im 16. und 17. Jahrhundert wegen Hexerei exekutiert worden waren. Dem Sprecher der Barone von Preston Range und Dolphinston zufolge waren die meisten ohne konkrete Beweise, nur aufgrund von Zeugen der Anklage verurteilt worden, die erklärt hatten, die Gegenwart von bösen Geistern gefühlt zu haben. Es ist müßig, an die Exzesse der Inquisition mit ihren Folterkammern und an die Scheiterhaufen zu erinnern, deren Flammen aus Hass und Rache geboren wurden. Die Stadt und der 14. Baron von Preston Range und Dolphinston hatten Menschen von Schuld freigesprochen und begnadigt, die brutal exekutiert worden waren. Doch Edda sagte immer wieder, es liege etwas in dieser Geste, das sie nicht akzeptieren könne. Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Und da maßen sich doch tatsächlich die Nachkommen der wahren Verbrecher, also derjenigen, die damals Unschuldige getötet haben, noch das Recht an, jemanden zu begnadigen bzw. Gnade walten zu lassen. Sie wissen es doch auch, Hiran. Und ob ich es wusste? Eine neue Hexenjagd begann sich abzuzeichnen. Diesmal wurde nicht mit glühenden Eisen gefoltert, sondern mit Ironie und Unterdrückung gearbeitet. Diejenigen, die oft ganz zufällig eine besondere Gabe an sich entdecken und wagen, über diese Gabe zu sprechen, werden zumeist misstrauisch beäugt. Und im Allgemeinen verbieten Ehemann, Ehefrau, Eltern, Kinder, wer auch immer, den Betreffenden auch nur ein Wort darüber zu verlieren, aus Angst, die Familie der Lächerlichkeit preiszugeben. Bevor ich Athena kennenlernte, glaubte ich, besondere Gaben einzusetzen bedeute nur, die Verzweiflung anderer Menschen auszunutzen. Der Dokumentarfilm, den ich in Transsilvanien über Vampire drehen wollte, sollte zeigen, wie leicht man Menschen betrügen kann. Es gibt Aberglauben, Vorstellungen, die, mögen sie auch noch so abwegig sein, trotzdem fortbestehen, und skrupellose Leute nutzen das aus. Als ich das Schloss von Dracula besuchte, das nur aufgebaut worden war, um Touristen das Gefühl zu geben, sie befänden sich an einem besonderen Ort, trat ein Beamter der Regierung auf mich zu. Er ließ durchblicken, dass ich ein ziemlich bedeutendes, seine Worte, Geschenk bekäme, falls der Film von der BBC gezeigt würde. Der Beamte war der Meinung, ich leistete damit einen Beitrag zur Verbreitung des Mythos und verdiente es, großzügig dafür belohnt zu werden. Einer der Touristenführer sagte mir, die Anzahl der Besucher wachse jährlich. Jede Erwähnung des Ortes sei positiv, selbst wenn behauptet würde, das Schloss sei eine Fälschung und Vlad Dracul im Übrigen eine historische Figur, die keinerlei Bezug zum Mythos habe und nur den wilden Fantasien des Iren Bram Stoker entsprungen sei, der die Gegend niemals besucht habe. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass ich selbst dann ungewollt der Lüge in die Hände spielen würde, wenn ich mich streng an die Tatsachen hielte. Auch wenn ich mit meiner Reise gerade die umgekehrte Absicht verfolgt hatte, nämlich den Ort zu entmystifizieren, würden die Menschen letztlich trotzdem nur das glauben, was sie glauben wollten. Zum Beispiel auch, dass ich nur daran mitarbeite, einen Mythos weiter zu verbreiten. Ich gab das Vorhaben sofort auf, obwohl ich ziemlich viel in die Reise und die Nachforschungen investiert hatte. Aber die Reise nach Transsilvanien sollte letztlich ungeheure Auswirkungen auf mein Leben haben. Denn ich lernte dort Athena kennen, die auf der Suche nach ihrer Mutter war. Das Schicksal, das geheimnisvolle, unerbittliche Schicksal, hat uns einander in einer bedeutungslosen Lobby eines noch bedeutungsloseren Hotels begegnen lassen. Ich wurde Zeuge von Athenas erstem Gespräch mit Deidre, oder Edda, wie sie gern genannt wird. Wie ein Außenstehender habe ich den nutzlosen Kampf meines Herzens beobachtet, das alles tat, um sich nicht durch eine Frau verführen zu lassen, die nicht meiner Welt angehörte. Ich klatschte Beifall, als der Verstand die Schlacht verlor. Und mir blieb nichts anderes übrig, als mich hinzugeben, als einzugestehen, dass ich mich verliebt hatte. Diese Liebe hat dazu geführt, dass ich Dinge erlebte, die ich mir im Traum nicht vorgestellt hatte. Rituale, Menschen in Trance. Da ich vor Liebe blind zu sein glaubte, zweifelte ich alles an. Der Zweifel aber trieb mich, anstatt mich zu lähmen, hin zu Ozeanen, deren Existenz ich nicht zulassen konnte. Die Kraft der Liebe erlaubte mir, selbst in den schwierigsten Augenblicken meinen zynischen Journalistenkollegen Parodi zu bieten und über Athena und ihre Arbeit zu schreiben. Und auch nach Athenas Tod lebt die Liebe weiter, und ich spüre noch immer ihre Kraft. Doch mein sehnlichster Wunsch ist, zu vergessen, was ich gesehen und gelernt habe. Denn ich konnte mich nur an Athenas Hand in dieser Welt bewegen. Es waren ihre Gärten, ihre Flüsse, ihre Berge. Jetzt, wo sie gegangen ist, muss alles möglichst schnell wieder so sein, wie es vorher war. Ich werde mich wieder mehr auf Verkehrsprobleme, auf die Außenpolitik Großbritanniens, auf den Umgang der Regierung mit unseren Steuern konzentrieren. Ich möchte wieder glauben, dass die Welt der Magie nur ein raffinierter Trick ist, dass die Menschen abergläubisch sind, dass die Dinge, die die Wissenschaft nicht erklären kann, nicht das Recht haben zu existieren. Als die Versammlungen in Portobello aus dem Ruder liefen, war Athenas Verhalten Thema unzähliger Diskussionen. Aber ich bin noch heute froh darüber, dass sie nie auf mich gehört hat. Wenn es in der Tragödie, einen geliebten Menschen zu verlieren, einen Trost gibt, dann liegt er in der unerlässlichen Hoffnung, dass es so vielleicht besser war. Ich schlafe mit dieser Hoffnung ein und wache mit ihr wieder auf. Es war besser, dass Athena gegangen ist, bevor sie in die Hölle dieser Erde hinabstieg. Nach den Ereignissen, die dazu führten, dass sie die Hexe von Portobello genannt wurde, hätte sie ohnehin ihren Seelenfrieden nie mehr wiedergefunden. Sie hätte für den Rest ihres Lebens bitter unter dem Aufeinanderprallen ihrer persönlichen Träume mit der kollektiven Wirklichkeit gelitten. Ich kannte Athena gut. Sie hätte bis zum Ende gekämpft, ihre Lebensenergie und Freude dabei verbraucht zu beweisen, was niemand, wirklich niemand, zu glauben bereit war. Wer weiß, vielleicht hat sie den Tod gesucht wie ein Schiffbrüchiger eine Insel. Ich stelle mir vor, wie sie sich im Morgengrauen in vielen U-Bahn-Stationen aufgehalten und vergebens auf diejenigen gewartet hat, die sie überfallen würden. Sie wird auf der Suche nach einem Mörder, der sich nicht zeigte, durch die gefährlichsten Stadtteile Londons gewandert sein. Sie wird den Zorn der Starken provoziert haben, die nicht in der Lage waren, ihre Wut zu offenbaren. Bis es ihr gelang, brutal ermordet zu werden. Aber wie viele von uns werden letzten Endes davon verschont, erleben zu müssen, wie die wichtigen Dinge in unserem Leben von einem Augenblick zum anderen verschwinden? Ich meine damit nicht nur Menschen, sondern auch unsere Ideale und unsere Träume. Möglicherweise halten wir einen Tag, eine Woche, ein paar Jahre stand, aber wir sind immer dazu verdammt zu verlieren. Unser Körper lebt weiter. Aber die Seele erhält früher oder später den Todesstoß. Ein perfektes Verbrechen, bei dem nicht bekannt ist, wer unsere Lebensfreude getötet hat, welche Gründe dazu geführt haben und wo die Schuldigen zu finden sind. Aber sind sich diese namenlosen Schuldigen überhaupt dessen bewusst, was sie getan haben? Ich glaube nicht, denn sie sind ebenfalls Opfer der von ihnen geschaffenen Wirklichkeit, egal ob sie depressiv, arrogant, machtlos oder mächtig sind. Sie verstehen Athenas Welt nicht und würden sie auch nie verstehen. Ja, ich kann es nur so ausdrücken. Athenas Welt. Ich akzeptiere endlich, dass ich dort nur vorübergehend war. Aufgrund eines Gefallens, der mir erwiesen wurde. Wie jemand, der sich in einem schönen Palast befindet, die allerbesten Gerichte isst, aber immer weiß, dass alles nur ein Fest ist. Dass der Palast nicht ihm gehört. Das Essen nicht von seinem Geld gekauft wurde. Und irgendwann die Lichter verlöschen, die Besitzer schlafen gehen, die Bediensteten in ihre Zimmer zurückkehren, die Tür zufällt und wir wieder auf der Straße stehen und auf ein Taxi oder einen Bus warten, der uns in die Mittelmäßigkeit unseres Lebens zurückbringt. Ich bin dabei zurückzukehren, oder besser gesagt, ein Teil von mir ist dabei, in diese Welt zurückzukehren, in der nur das einen Sinn ergibt, was wir sehen, berühren und erklären können. Die Bußgelder wegen überhöhter Geschwindigkeit, Menschen, die an den Bankschaltern diskutieren, die ewigen Klagen über das Wetter, die Horrorfilme und die Formel-1-Rennen. Dies ist das Universum, in dem ich den Rest meiner Tage verbringen werde. Ich werde heiraten, Kinder haben, und die Vergangenheit wird nur mehr eine ferne Erinnerung sein. Und ich werde mich dann fragen, wie konnte ich so blind? Wie konnte ich so naiv sein? Nachts aber wird ein anderer Teil von mir durch den Raum irren, in Kontakt mit Dingen stehen, die nicht so real wie eine Packung Zigaretten sind und das Glas Gin, das vor mir steht. Meine Seele wird mit Athena tanzen. Ich werde bei ihr sein, während ich schlafe. Ich werde schwitzend aufwachen, in die Küche gehen, um ein Glas Wasser zu trinken und begreifen, dass man, um Gespenster zu bekämpfen, etwas tun muss, das in der realen Welt keinen Sinn ergibt. Dann werde ich, den Rat meiner Großmutter befolgend, eine geöffnete Schere auf meinen Nachttisch legen und so die Fortsetzung des Traumes abschneiden. Am nächsten Morgen werde ich die Schere mit einem leichten Gefühl des Bedauerns ansehen. Aber ich muss mich wieder in diese Welt einfügen, sonst werde ich am Ende noch verrückt. Andrea McCain, 32 Jahre, Theaterschauspielerin. Niemand kann einen anderen Menschen manipulieren. In einer Beziehung wissen beide, was sie tun, auch wenn einer von beiden sich hinterher beklagt, er oder sie sei benutzt worden. Athena sagte das. Aber sie tat genau das Gegenteil, denn ich wurde ohne Rücksicht auf meine Gefühle benutzt und manipuliert. Erschwerend kommt noch hinzu, dass es um Magie ging. Schließlich war sie meine Meisterin, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, heilige Geheimnisse zu vermitteln, die unbekannte Kraft zu wecken, die wir alle in uns haben. Wenn wir uns auf dieses unbekannte Meer hinausbegeben, vertrauen wir denen, die uns führen, blind. Glauben wir, dass sie mehr wissen als wir. Ich kann jedem versichern, sie wissen nicht mehr als wir, weder Athena noch Edda noch sonst jemand, den ich durch sie kennengelernt habe. Athena hat immer gesagt, dass sie lernte, indem sie lehrte. Und auch wenn ich mich anfangs weigerte, dies zu glauben, konnte ich mich später davon überzeugen, dass dies durchaus möglich war. Schließlich habe ich gemerkt, dass es eine ihrer vielen Methoden war, uns dazu zu bringen, unsere Schutzmechanismen auszuschalten und ihren Zauber wirken zu lassen. Menschen auf spiritueller Suche reflektieren nicht. Sie wollen Ergebnisse. Sie wollen sich mächtig fühlen, fern der anonymen Masse. Sie wollen besonders sein. Athena spielte grausam mit den Gefühlen anderer. Es heißt, sie habe früher die heilige Therese von Lisieux tief verehrt. Die katholische Religion interessiert mich nicht. Aber dem Vernehmen nach erlebte Therese eine Art mystisches und körperliches Einssein mit Gott? Athena hat irgendwann einmal gesagt, sie wünsche sich eine ähnliche Offenbarung. Wenn das stimmte, dann hätte sie in ein Kloster eintreten, ihr Leben der Kontemplation und dem Dienst an den Armen widmen sollen. Es wäre für die Welt sehr viel nützlicher gewesen und sehr viel weniger gefährlich, als andere durch Musik und Rituale in eine Art Trunkenheit zu versetzen, in der sie in Kontakt zum Besten, aber auch zum Schlechtesten ihrer selbst treten können. Ich bin zu ihr gekommen, als ich auf der Suche nach dem Sinn meines Lebens war, auch wenn ich das bei unserer ersten Begegnung verschwiegen habe. Ich hatte wohl von Anfang an begriffen, dass Athena daran nicht besonders interessiert war. Sie wollte leben, tanzen, lieben, reisen, Menschen um sich versammeln, um zu zeigen, wie weise sie war, ihre Gaben zur Schau stellen, ihre Mitmenschen provozieren, alles Profane nutzen, auch wenn sie sich bemühte, ihrer Suche einen spirituellen Anstrich zu geben. Jedes Mal, wenn wir uns zu magischen Zeremonien oder auch nur zu einem Barbesuch trafen, spürte ich ihre Macht. Sie war geradezu greifbar, so stark offenbarte sie sich. Anfangs war ich fasziniert, wollte ich sein wie sie. Aber eines Tages, mein Freund war auch dabei, hat sie in einer Bar über das dritte Ritual gesprochen, das die Sexualität betrifft, unter dem Vorwand, es mir beibringen zu wollen. Ihr Ziel war meiner Meinung nach, den Mann zu verführen, den ich liebte. Und das ist ihr selbstverständlich gelungen. Man soll nicht schlecht von Menschen reden, die dieses Leben bereits verlassen haben und sich nun in einer anderen Welt befinden. Mir gegenüber braucht Athena sich nicht zu rechtfertigen. Wohl aber all den Kräften gegenüber, die sie nur für ihre eigenen Zwecke genutzt hat, anstatt sie zugunsten der Menschheit und zur eigenen spirituellen Erhöhung einzusetzen. Und was noch schlimmer ist, alles, was wir begonnen haben, hätte gut ausgehen können, wäre da nicht ihr zwanghafter Hang zur Selbstdarstellung gewesen. Wäre sie zurückhaltender gewesen, könnten wir heute die Mission erfüllen, die uns anvertraut wurde. Aber sie hatte sich nicht in der Gewalt. Sie glaubte, die Wahrheit zu besitzen, glaubte, sie sei in der Lage, alle Grenzen zu überschreiten, nur indem sie ihre Verführungskraft nutzte. Und was ist das Ergebnis? Ich bin allein zurückgeblieben. Ich darf die Arbeit nicht auf halbem Weg aufgeben. Ich muss sie zu Ende führen. Obwohl ich mich manchmal schwach und fast immer mutlos fühle. Mich überrascht nicht, dass ihr Leben so geendet hat. Sie hat ständig die Gefahr gesucht. Man sagt, extrovertierte Menschen seien unglücklicher als Introvertierte und müssten dies kompensieren, indem sie sich selber beweisen, dass sie zufrieden, fröhlich sind und dass sie das Leben genießen. Zumindest auf Athena trifft dies zu. Athena war sich ihres Charismas bewusst und hat all diejenigen leiden lassen, die sie liebten. Darunter auch mich. Deirdre O'Neill, 37 Jahre, Ärztin, bekannt als Edda. Wenn mich heute ein Fremder anruft oder anspricht, er muss gar nichts von mir wollen, mir gar nichts Besonderes sagen, mir nur Aufmerksamkeit schenken, wie ich sie nicht gewohnt bin, dann kann es passieren, dass ich noch in derselben Nacht ziemlich verliebt mit ihm ins Bett gehe. Wir Frauen sind nun einmal so. Und daran ist nichts verkehrt. Es gehört zur weiblichen Natur, offen für die Liebe zu sein. Diese Bereitschaft zur Liebe hat mich mit 19 Jahren offen für die Begegnung mit der Mutter gemacht. Athena war genauso alt, als sie das erste Mal durch Tanz in Trance geriet. Aber das war das Einzige, was wir gemein hatten. Das Initiationsalter. Sonst waren wir grundverschieden, vor allem in unserer Art, mit anderen Menschen umzugehen. Als ihre Meisterin habe ich ihr das Beste von mir gegeben, damit sie sich auf ihre innere Suche begeben konnte. Als ihre Freundin, obwohl ich nicht weiß, ob sie für mich auch Freundschaft empfand, habe ich versucht, darauf hinzuweisen, dass die Welt noch nicht für die Veränderungen bereit war, die sie herbeiführen wollte. Ich erinnere mich an viele schlaflose Nächte, bis ich den Entschluss fasste, ihr zu erlauben, frei zu handeln, nur dem zu folgen, was ihr Herz ihr befahl. Athenas großes Problem bestand darin, dass sie eine Frau des 22. Jahrhunderts war, die aber im 21. Jahrhundert lebte. und dass sie zuließ, dass alle dies sahen. Hat sie einen Preis dafür bezahlt? Zweifellos. Aber der Preis wäre noch viel höher gewesen, wenn sie ihre spontane Überschwänglichkeit nicht ausgelebt hätte. Sie wäre bitter, frustriert, immer mit dem Gedanken beschäftigt gewesen, was werden die anderen sagen? Sie hätte immer gesagt, lass mich zuerst dieses Problem lösen, und dann widme ich mich meinem Traum. Sie hätte immer geklagt, die Bedingungen sind nie ideal. Alle suchen einen vollkommenen Meister. Doch sind auch Meister nur Menschen, selbst wenn ihre Lehren göttlich sind, und das ist etwas, was zu akzeptieren den Menschen schwerfällt. Nicht den Lehrer, mit dem Unterricht, das Ritual, mit der Ekstase, den Vermittler des Symbols mit dem Symbol selber zu verwechseln. Die Tradition ist mit der Begegnung mit den Kräften des Lebens verbunden und nicht mit den Menschen, die dies vermitteln. Aber wir sind schwach. Wir bitten die Mutter, dass sie uns Menschen schickt, die uns auf unserem Weg führen, während sie uns Zeichen sendet. Wehe denen, die Hirten suchen, anstatt nach Freiheit zu dürsten. Die Begegnung mit der höheren Energie ist für jedermann erreichbar, nur für jene nicht, die ihre Verantwortung anderen übertragen. Unsere Zeit auf dieser Erde ist heilig, und wir müssen sie in jedem Augenblick feiern. Wie wichtig das ist, ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Sogar die religiösen Feiertage sind zu Gelegenheiten verkommen, ans Meer oder zum Skilaufen zu fahren. Es gibt keine Rituale mehr. Es gelingt nicht mehr, gewöhnliche Handlungen in heilige zu verwandeln. Wir kochen und klagen über den damit verbundenen Zeitverlust, wo wir doch Liebe in Essen verwandeln könnten. Wir arbeiten und empfinden dies als einen göttlichen Fluch, wo wir doch unsere Fähigkeiten nutzen sollten, um uns selber Freude zu machen und die Energie der Mutter zu verbreiten. Athena hat die überreiche Welt an die Oberfläche geholt, die wir alle in unserer Seele tragen, dabei aber nicht bemerkt, dass die Menschen noch nicht bereit sind, ihre Kräfte zu akzeptieren. Wir Frauen werden, wenn wir einen Sinn für unser Leben oder den Weg des Wissens suchen, immer mit einem der klassischen Archetypen gleichgesetzt. Als da sind die Jungfrau, und ich spreche hier nicht von Sexualität, sie ist diejenige, die sich selber durch vollkommene Unabhängigkeit sucht, und alles, was sie lehrt, ist Frucht ihrer Fähigkeit, sich den Herausforderungen allein zu stellen. Die Märtyrerin? Sie entdeckt im Schmerz, in der Hingabe und im Leiden einen Weg, sich selber kennenzulernen. Die Heilige? Sie findet in der grenzenlosen Liebe, in der Fähigkeit zu geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, den wahren Sinn ihres Lebens. Und schließlich die Hexe. Sie ist auf der Suche nach der vollständigen, grenzenlosen Lust und rechtfertigt damit ihr Leben. Athena war alle vier zugleich, während wir uns im Allgemeinen nur mit einem dieser weiblichen Archetypen identifizieren. Selbstverständlich können wir ihr Verhalten rechtfertigen, anführen, dass alle, die in den Zustand von Trance und Ekstase gelangen, die Verbindung zur Realität verlieren. Das aber wäre falsch. Die körperliche und die spirituelle Welt sind ein und dasselbe. Wir können das Göttliche in jedem Staubkorn sehen, doch das hindert uns nicht daran, es mit einem feuchten Schwamm zu entfernen. Das Göttliche bleibt, es ist nunmehr eine saubere Oberfläche. Athena hätte mehr auf sich aufpassen sollen. Wenn ich über das Leben und den Tod meiner Schülerin nachdenke, komme ich zum Schluss, dass ich gut daran täte, zu überdenken, wie ich handle und vielleicht etwas daran zu ändern. Was hat Athena tatsächlich gemacht? Von allem ein wenig. Aber müsste ich ihr Leben zusammenfassen, würde ich sagen, sie war eine Priesterin, die die Kräfte der Natur verstand. Oder besser gesagt, sie war jemand, der nichts zu verlieren oder vom Leben zu erwarten hatte und deshalb das Risiko auf sich genommen hat, über das, was andere tun, hinauszugehen. Und am Ende hat sie sich in die Kräfte verwandelt, die sie zu beherrschen glaubte. Sie war Verkäuferin im Supermarkt, Bankerin, Grundstücksmaklerin und in jedem dieser Berufe hat sie immer die Priesterin, die sie in sich trug, offenbart. Ich habe 8 Jahre mit ihr verbracht, und das schulde ich ihr, die Erinnerung an sie und ihre Identität wiederherzustellen. Dazu musste ich viele Menschen befragen, die Athena gekannt hatten. Das Schwierigste dabei war, deren Erlaubnis zu erhalten, ihre wahren Namen benutzen zu dürfen. Einige sagten, sie wollten in einem solchen Buch nicht genannt werden. Andere versuchten, ihre Meinungen und Gefühle zu verbergen. Ich habe ihnen erklärt, meine wahre Absicht sei, alle Beteiligten besser verstehen zu lassen, wer Athena war, und dass niemand anonymen Erklärungen Glauben schenken würde. Da jeder der Interviewten glaubte, über die einzige endgültige Version der jeweiligen Ereignisse zu verfügen, egal wie unbedeutend sie waren, willigten sie am Ende ein. Während der Tonbandaufnahmen merkte ich, dass die Dinge nicht absolut sind, dass jeder eine eigene Sicht auf die Dinge hat und dass die beste Art zu erfahren, wer wir sind, häufig ist, herauszufinden, wie die anderen uns sehen. Das soll nicht heißen, dass wir tun, was die anderen erwarten, aber zumindest verstehen wir uns selber besser. Das war ich Athena schuldig, ihre Geschichte zu rekonstruieren, den Mythos Athena festzuhalten. Samira Erkalil, 57 Jahre, Hausfrau, Athenas Mutter. Nennen Sie sie bitte nicht Athena. Ihr richtiger Name ist Shireen. Shireen Khalil, unsere geliebte, heiß ersehnte Tochter, von der wir wünschten, sie wäre unsere leibliche Tochter gewesen. Aber das Leben hatte andere Pläne. Wenn das Schicksal großzügig ist, gibt es immer einen Brunnen, in den unsere Träume hineinfallen. Wir lebten in einer Zeit in Beirut, als Beirut noch als schönste Stadt im Nahen Osten galt. Mein Mann war ein erfolgreicher Industrieller. Wir haben aus Liebe geheiratet, sind jedes Jahr nach Europa gereist, hatten Freunde, wurden zu allen wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen eingeladen. Und einmal habe ich sogar einen Präsidenten der Vereinigten Staaten in meinem Hause empfangen. Stellen Sie sich das einmal vor. Es waren 3 unvergessliche Tage. 2 Tage lang durchstöberte der amerikanische Geheimdienst jeden Winkel unseres Hauses. Sie waren schon seit mehr als einem Monat im Stadtviertel gewesen, hatten als Bettler oder Liebespaare verkleidet, strategische Punkte besetzt, Wohnungen gemietet. Und am 3. Tag war dann das Fest. Und auch wenn es nur 2 Stunden dauerte, werde ich doch nie den Neid in den Augen unserer Freunde vergessen, noch die Freude, mit dem mächtigsten Mann des Planeten fotografiert zu werden. Wir hatten alles. Nur nicht, was wir uns am meisten wünschten. Ein Kind. Also hatten wir gar nichts. Wir haben es auf alle nur möglichen Arten versucht. Wir haben Gelübde abgelegt, haben wunderträchtige Orte besucht, haben Ärzte und Heiler befragt, haben Medikamente geschluckt und Elixiere und Zaubertränke zu uns genommen. 2-mal habe ich eine künstliche Befruchtung machen lassen und das Baby verloren. Beim 2. Mal verlor ich auch meinen linken Eileiter und fand keinen Arzt mehr, der das Risiko eines neuen Abenteuers dieser Art eingehen wollte. Damals hat dann einer unserer vielen Freunde, die unsere Lage kannten, uns den einzig möglichen Ausweg vorgeschlagen: ein Kind zu adoptieren. Er sagte, er habe Kontakte in Rumänien und dass das Verfahren nicht lange dauern werde. 1 Monat später haben wir uns in ein Flugzeug gesetzt. Unser Freund machte wichtige Geschäfte mit diesem Diktator, der damals das Land regierte. So konnten wir die bürokratischen Instanzenwege vermeiden und sind direkt in ein Adoptionszentrum in Sibiu, auch bekannt als Hermannstadt, Transsilvanien, gefahren. Dort wurden wir schon mit Kaffee, Zigaretten, Mineralwasser und dem ganzen bereits erledigten Papierkram erwartet und brauchten nur noch ein Kind auszusuchen. Wir wurden in eine Kinderkrippe geführt, in der es sehr kalt war, und ich fragte mich, wie man die armen Wesen so behandeln konnte. Mehr als 1 Stunde haben mein Mann und ich kein Wort miteinander gewechselt. Da wies ich, einem Instinkt folgend, den ich mütterlich zu nennen wage, auf ein Mädchen. Es war, als hätte ich ein Kind gefunden, das meines sein sollte, aber in dieser Inkarnation durch einen anderen Leib auf diese Welt gekommen war. Die Adoptionsbeauftragte schlug vor, unsere Wahl noch einmal zu überdenken. Ausgerechnet sie, die uns eben noch so gedrängt hatte. Aber ich hatte mich bereits entschieden. in der Absicht, meine Gefühle nicht zu verletzen, sie glaubte, wir hätten Kontakt zu den höchsten Stellen der rumänischen Regierung, flüsterte sie mir dennoch vorsichtig ins Ohr, so dass mein Mann es nicht hören konnte: Ich weiß, dass das nichts werden wird. Sie ist die Tochter einer Zigeunerin. Ich antwortete ihr, dass Kultur nicht durch Gene weitergegeben werden könne. Das Kind, das gerade erst 3 Monate alt war, würde unsere Tochter sein und unseren Gebräuchen entsprechend erzogen werden. Sie würde die Kirche kennenlernen, in die wir gingen, die Strände, an denen wir uns erholten. Sie würde französische Bücher lesen, die amerikanische Schule in Beirut besuchen. Außerdem wusste ich damals noch kaum etwas über die Kultur der Roma und weiß auch heute noch nicht viel. Als wir wieder in Beirut waren, kam mir die Welt verändert vor. Gott hatte mir einen Sinn gegeben zu leben. Wir hatten ein Kind. Shireen wuchs zu einem klugen und schönen Mädchen heran. Sie war wirklich ein außergewöhnliches Kind, obwohl das alle Eltern von ihren Kindern sagen. Eines Nachmittags, damals war sie schon 5 Jahre alt, sagte einer meiner Brüder, dass ihr Name, sollte sie einmal im Ausland arbeiten, immer ihre Herkunft verraten werde, und schlug uns vor, ihr einen anderen Namen zu geben, der keinerlei Hinweis darauf gab, beispielsweise Athena. Inzwischen weiß ich natürlich, dass Athen die Hauptstadt eines Landes und Athene die Göttin der Weisheit, der Intelligenz und des Krieges ist. Vielleicht wusste mein Bruder nicht nur das, sondern war sich auch der Probleme bewusst, die ein arabischer Name in Zukunft bringen könnte. Er war wie alle Männer in unserer Familie in der Politik tätig und wollte seine Nichte vor den dunklen Wolken schützen, die er allein am Horizont aufziehen sah. Überraschenderweise gefiel Shireen der Klang des Namens. Schon nach wenigen Stunden nannte sie sich selbst Athena, und keiner konnte sie mehr umstimmen. Ihr zuliebe nannten wir sie ebenfalls Athena, obwohl wir glaubten, dass es sich nur um eine Laune handelte. Kann es sein, dass ein Name das Leben eines Menschen beeinflusst? Die Zeit verging, der Name blieb, und am Ende haben wir uns an ihn gewöhnt. Als Teenager zeigte Athena eine seltsame religiöse Berufung. Sie war ständig in der Kirche, erstaunlich bibelfest und konnte sogar die Evangelien auswendig, was zugleich ein Segen und ein Fluch war. In einer Welt, in der die Religionszugehörigkeit die Menschen immer mehr voneinander trennte, fürchtete ich um die Sicherheit meiner Tochter. Damals fing Shireen bereits an, uns zu erzählen, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, dass sie eine Reihe unsichtbarer Freunde habe, Engel und Heilige, deren Bilder sie in der Kirche sah, in die wir immer gingen. Viele Kinder überall auf der Welt haben solche Visionen, aber ab einem bestimmten Alter erinnern sie sich kaum mehr daran. Sie behandeln unbelebte Dinge wie Puppen oder Plüschtiere wie lebendige Spielkameraden. Als Athena mir aber eines Tages, als ich sie von der Schule abholte, erklärte, sie habe eine weiß gekleidete Frau gesehen, die der Jungfrau Maria ähnlich sah, fand ich das denn doch etwas übertrieben. Etwas stimmte nicht mit meiner Tochter. Und ich suchte einen Spezialisten auf. Beruhigen Sie sich, sagte er. Für den Kinderpsychologen waren, wie für die meisten Ärzte, die ähnliche Fälle behandeln, diese unsichtbaren Freunde eine Art Projektion kindlicher Träume, die dem Kind halfen, seine Wünsche herauszufinden, seine Gefühle auszudrücken, was aber ganz und gar unbedenklich sei. Es lief alles gut, bis sie eines Nachts weinend in unser Schlafzimmer kam und sagte, sie habe Angst, die Hölle sei nah. Ich war allein im Haus, mein Mann war wieder einmal auf Reisen und glaubte anfangs, dies sei der Grund für ihre Verzweiflung. Aber die Hölle? Was brachten sie ihr bloß in der Schule oder in der Kirche bei? Ich beschloss, am nächsten Tag mit ihrer Lehrerin zu sprechen. Shireen hörte aber nicht auf zu weinen. Ich ging mit ihr ans Fenster und zeigte ihr das vom Vollmond beschienene Mittelmeer. Ich sagte ihr, es gebe keine Dämonen, dafür Sterne am Himmel und Leute, die auf dem Boulevard vor unserer Wohnung flanierten. Ich erklärte ihr, dass sie keine Angst zu haben brauche, aber sie weinte und zitterte weiter. Nachdem ich fast eine halbe Stunde lang umsonst versucht hatte, sie zu beruhigen, wurde ich nervös. Ich bat sie jetzt endlich, damit aufzuhören, sie sei doch kein Kind mehr. Auch fragte ich mich, ob sie vielleicht ihre erste Menstruation bekommen hatte, und fragte sie diskret, ob Blut fließen würde. Sehr viel. Ich nahm eine Mullbinde, bat meine Tochter, sich hinzulegen, damit ich ihre Verletzung behandeln könne. Sie hatte allerdings nicht ihre Menstruation bekommen. Sie weinte noch ein wenig, aber sie war wohl müde, denn sie schlief bald ein. Und am nächsten Morgen floss tatsächlich Blut. 4 Männer wurden umgebracht. Für mich handelte es sich nur um einen dieser ewigen Stammeskämpfe, an die mein Volk gewöhnt war. Shireen erwähnte ihren Albtraum der vergangenen Nacht mit keinem Wort. Er schien keine Bedeutung mehr für sie zu haben. Dennoch rückte der Tag, an dem im Libanon die Hölle losbrach, immer näher. Noch am selben Tag wurden aus Rache für den Mord 26 Palästinenser in einem Bus getötet. 24 Stunden später konnte man sich wegen der Schüsse, die von allen Seiten kamen, schon nicht mehr auf die Straße wagen. Die Schulen wurden geschlossen. Shireen wurde eilig von einer ihrer Lehrerinnen nach Hause gebracht, und von da an geriet die Lage außer Kontrolle. Mein Mann unterbrach seine Reise und kam nach Hause, telefonierte den ganzen Tag mit seinen Freunden in der Regierung, aber niemand konnte ihm eine vernünftige Auskunft geben. Shireen hörte die Schüsse draußen und im Haus das aufgeregte, laute Reden meines Mannes. Doch zu meiner Überraschung verlor sie kein Wort darüber. Ich sagte ihr, dass alles bald vorbei wäre, dass wir bald wieder an den Strand gehen würden. Doch sie wandte den Blick ab und bat mich um ein Buch, das sie lesen, oder eine Platte, die sie hören könnte. Und während der Libanon ganz allmählich im Krieg versank, las Shireen und hörte Musik. Ich möchte nicht mehr daran denken. Ich möchte bitte nicht mehr an die Drohungen denken, die wir erhielten. Daran, wer Recht hatte, wer schuldig und wer unschuldig war. Tatsache ist, dass man sich nicht mehr normal bewegen konnte, nicht mehr einfach die Straße überqueren oder an Bord eines Schiffes gehen. Ein Jahr lang verließen wir unser Haus fast gar nicht. Warteten immer darauf, dass sich die Lage besserte und dass die Regierung am Ende wieder Herr der Lage würde. Eines Morgens, als Shireen eine Platte auf ihrem kleinen, tragbaren Plattenspieler hörte, machte sie ein paar Tanzschritte und sagte dabei so etwas wie: »Es wird lange dauern, sehr lange.« Ich wollte sie unterbrechen, aber mein Mann packte mich am Arm. Ich sah, dass er aufmerksam zuhörte und die Worte des Mädchens ernst nahm. Ich habe nie begriffen, wieso, und bis heute haben wir nie darüber geredet. Es ist Tabu zwischen uns. Am nächsten Tag begann er, unsere Flucht vorzubereiten. 2 Wochen später schifften wir uns nach London ein. Später sollten wir erfahren, dass in diesen 2 Jahren Bürgerkrieg etwa 44.000 Menschen gestorben sind, 180.000 verletzt und Tausende obdachlos wurden. Das Land wurde von ausländischen Truppen besetzt und die Hölle geht bis heute weiter. Es wird lange dauern, hatte Shireen gesagt. Lukas Jessen Petersen, 32 Jahre, Ex-Ehemann. Als ich Athena zum ersten Mal begegnete, wusste sie schon, dass sie von ihren Eltern adoptiert worden war. Sie war 19 Jahre alt und stand kurz davor, in der Cafeteria der Universität einen Streit anzufangen, weil eine Mitstudentin, die Athena aufgrund ihres hellen Teints, des glatten Haares und ihrer zwischen grün und grau wechselnden Augen für eine Engländerin hielt, einen abfälligen Kommentar über den Nahen Osten gemacht hatte. Es war der erste Tag im Semester und die meisten kannten sich noch nicht. Aber Athena stand auf, packte die andere am Kragen und fing an, wie eine Verrückte zu schreien: »Rassistin!« Ich sah den erschrockenen Blick des anderen Mädchens, die aufgeregten Blicke der männlichen Studenten, die scharf darauf waren zu sehen, was nun passieren würde. Da ich in einem höheren Semester war, wusste ich, welche Konsequenzen eine Prügelei haben könnte. Vorladung ins Büro des Rektors, Möglichkeit eines Univerweises, polizeiliche Untersuchung wegen Rassismus und so weiter. Alle hatten etwas zu verlieren. »Halt den Mund«, entfuhr es mir. Ich kannte keins der beiden Mädchen. Ehrlich gesagt, mische ich mich grundsätzlich nicht in Streitigkeiten ein und finde, dass ein Streit hin und wieder stimulierend sein kann. Aber ich hatte ganz spontan reagiert. »Hört auf damit«, schrie ich das hübsche Mädchen an, das das andere ebenfalls hübsche Mädchen am Hals festhielt. Athena schaute mich an und ihr Blick ließ mich erstarren. Aber plötzlich lächelte sie, behielt ihre Hände aber weiterhin am Hals ihrer Kommilitonin. »Du hast vergessen, bitte zu sagen.« Alle lachten. »Hör auf damit«, bat ich. »Bitte.« Da ließ sie das andere Mädchen los und kam auf mich zu. Alle Blicke folgten ihr. »Du hast Manieren. Hast du vielleicht auch eine Zigarette?« Ich hielt ihr meine Packung hin und wir gingen zum Rauchen hinaus. So wütend sie eben noch gewesen war, so vollkommen entspannt war sie jetzt. Und ein paar Minuten später lachte sie, machte Bemerkungen zum Wetter, fragte mich, ob ich diese oder jene Band mochte. Ich hörte die Glocke, die zur Vorlesung rief, und ignorierte sie, was ich noch nie zuvor getan hatte. Ich unterhielt mich weiter, als gäbe es die Universität, Streitigkeiten, Cafeterias, Wind, Kälte, Sonne nicht. Es gab nur noch die Frau mit den grüngrauen Augen, die vor mir stand und vollkommen uninteressante, nutzlose Dinge sagte, die mich aber für den Rest meines Lebens fesseln würde. 2 Stunden später aßen wir zusammen zu Mittag. 7 Stunden später saßen wir in einer Bar, aßen und tranken, was unser Budget uns erlaubte. Die Unterhaltung wurde immer tiefgründiger. Und nach kurzer Zeit kannte ich praktisch ihr ganzes Leben. Athena erzählte Einzelheiten aus ihrer Kindheit, Jugend, ohne dass ich auch nur eine Frage gestellt hätte. Später erfuhr ich, dass sie sich immer so verhielt. Aber ich fühlte mich an jenem Tag, als wäre ich der außergewöhnlichste Mann der Welt. Athena und ihre Eltern waren zwar als Flüchtlinge hierher gekommen, aber nicht als Bettler. Es gibt überall auf der Welt Libanesen. Und Athenas Vater fand bald eine Möglichkeit, seine Geschäfte wieder aufzunehmen. Und das Leben ging weiter. Seine Tochter konnte gute Schulen besuchen, nahm Tanzunterricht. Tanz war ihre Leidenschaft. Und schrieb sich nach dem Schulabschluss an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften ein. Ich lud Athena ein, mit mir am nächsten Tag auszugehen. Ungefragt sagte sie mir, sie sei Jungfrau, ginge sonntags in die Kirche und sei nicht an Liebesromanzen interessiert. Sie interessiere sich mehr dafür, alles zu lesen, was sie über die Lage im Nahen Osten erfahren könnte. Sie hatte also zu tun, viel zu tun. Alle glauben immer, Frauen würden nur davon träumen, zu heiraten und Kinder zu kriegen. Und du meinst also, aufgrund dessen, was ich dir erzählt habe, hätte ich im Leben viel gelitten? Das stimmt nicht. Und außerdem haben schon andere Männer mich anzubaggern versucht, unter dem Vorwand, mich vor weiteren Dramen beschützen zu wollen. Von diesem Tag an sind wir regelmäßig zusammen ausgegangen. Und je näher ich ihr kam, umso mehr entdeckte ich mein eigenes Licht. Denn sie spornte mich an, immer mein Bestes zu geben. Damals hatte sie noch nie ein Buch über Magie oder Esoterik gelesen. Sie bezeichnete dies alles als Teufelszeug und sah die einzige Rettung in Jesus. Punktum. Hin und wieder aber spielte sie auf Dinge an, die nicht wirklich mit den Lehren der Kirche übereinstimmten. Christus war von Bettlern, Huren, Steuereinziehern, Fischern umgeben. Ich denke, damit wollte er sagen, dass der göttliche Funke in der Seele jedes Menschen ist und nie erlischt. Wenn ich ruhig bin oder sehr aufgeregt, dann spüre ich, dass sich die Schwingungen des Universums in mir fortsetzen. Und dann lerne ich unbekannte Dinge kennen, als würde Gott selber meine Schritte lenken. Es gibt Momente, in denen ich fühle, dass mir alles offenbart wird. Dann verbesserte sie sich sofort. Aber das stimmt so nicht. Athena lebte immer in 2 Welten zugleich. In der, die ihr als die wahre erschien, und in der, die ihr vom Glauben gelehrt wurde. Irgendwann, nach einem Semester mit Gleichungen, Berechnungen, Struktur, Untersuchungen, erklärte sie mir, sie werde das Studium aufgeben. Aber du hast nie gesagt, dass du darüber nachdenkst. Ich wollte es mir selber nicht eingestehen. Aber heute war ich bei meiner Friseuse. Sie hat Tag und Nacht geschuftet, damit ihre Tochter ihr Soziologiestudium abschließen konnte. Die Tochter hat ihren Abschluss geschafft und nachdem sie an viele Türen geklopft hat, sogar eine Arbeit gefunden, allerdings nur als Sekretärin in einer Zementfabrik. Dennoch sagt meine Friseuse stolz, meine Tochter hat ein Diplom. Ich bat sie, es sich noch einmal zu überlegen, bevor sie einen so radikalen Entschluss fasste. Sie aber zitierte Robert Frost. Vor mir lagen 2 Straßen. Ich wählte die am wenigsten begangene. Und das genau machte den Unterschied. Am nächsten Tag blieb sie den Vorlesungen fern. Bei unserem nächsten Treffen fragte ich sie, was sie jetzt machen wolle. Heiraten und ein Kind bekommen. Damit wollte sie mich nicht unter Druck setzen, sondern es war einfach eine Feststellung. Doch ich war 20 Jahre alt, sie 19. Und ich fand, es sei noch zu früh, um so eine Verantwortung zu übernehmen. Aber Athena meinte es bitter ernst. Ich musste eine Wahl treffen. Wenn ich mich für das Einzige entschied, was wirklich meine Gedanken beschäftigte, die Liebe zu dieser Frau, dann würde ich meine Freiheit und alle Wahlmöglichkeiten, die mir die Zukunft versprach, verlieren. Ehrlich gesagt, fiel mir die Entscheidung überhaupt nicht schwer. Pater Giancarlo Fontana, 72 Jahre. Selbstverständlich war ich überrascht, als dieses viel zu junge Paar zu mir in die Kirche kam, um mit mir über seine Trauung zu sprechen. Ich kannte Lukas Jessen Petersen kaum und erfuhr an jenem Tag, dass seine Familie, die dem niederen dänischen Adel entstammte, kategorisch gegen diese Verbindung war. Nicht nur gegen die Ehe, sondern auch gegen die Kirche. Indem er sich auf tatsächlich unanfechtbare wissenschaftliche Argumente stützte, behauptete Lukas Vater, dass die Bibel, auf der die ganze Religion beruhte, in Wirklichkeit kein Buch war, sondern eine Collage aus 66 unterschiedlichen Manuskripten, deren genauen Titel man ebenso wenig kannte wie deren Autoren, dass von der Niederschrift des ersten bis zu der des letzten Buches mehr Zeit vergangen sei, als vom Anfang der christlichen Ära bis zur Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Und dass kein Lebewesen, vom Affen bis hin zu den Vögeln, 10 Gebote braucht, um zu wissen, wie es sich verhalten solle. Allein die Gesetze der Natur sorgten dafür, dass die Harmonie der Welt erhalten bliebe. Selbstverständlich lese ich die Bibel. Selbstverständlich weiß ich etwas über ihre Entstehungsgeschichte. Die Menschen, die sie geschrieben haben, waren Werkzeuge Gottes. Aber ein stärkerer Bund als die 10 Gebote war der, den Jesus geschlossen hat. Seine Grundlage war die Liebe. Die Vögel, die Affen, von welcher Kreatur Gottes wir auch immer sprechen, sie gehorchen ihrem Instinkt und tun nur das, wozu sie bestimmt sind. Im Falle des Menschen wird es komplizierter, denn er kennt die Liebe und deren Fallstricke. Schluss. Ich fange schon an, eine neue Predigt zu entwerfen, wo ich doch über meine Begegnung mit Athena und Lukas sprechen sollte. Während ich mich mit dem jungen Mann unterhielt, der nicht einmal meiner Kirche angehörte, erfuhr ich, dass es außer dem Antiklerikalismus, der in seiner Familie herrschte, noch einen weiteren Grund für die Ablehnung seiner Heirat mit Athena gab. Athena war Ausländerin. Ich hätte seinen Eltern gern eine Bibelstelle zitiert, in der es nicht um Glaubensbekenntnisse, sondern um den gesunden Menschenverstand geht. Den Edomiter sollst du nicht verabscheuen, er ist dein Bruder. Den Ägypter sollst du auch nicht verabscheuen, denn du bist ein Fremdling in seinem Lande gewesen. Verzeihung, ich fange schon wieder an, die Bibel zu zitieren. Ich verspreche mich ab jetzt zu mäßigen. Nach dem Gespräch mit dem jungen Mann habe ich mindestens 2 Stunden mit Shireen gesprochen, oder Athena, wie sie lieber genannt wurde. Sie hat mich immer etwas ratlos gemacht. Seit sie regelmäßig zur Kirche kam, schien sie ein ganz klares Ziel zu verfolgen, eine Heilige zu werden. Sie sagte mir, dass sie, was ihr Verlobter nicht wisse, kurz vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Beirut eine Vision gehabt habe, ähnlich der heiligen Therese von Lisieux. Sie habe Blut auf den Straßen gesehen. Nun hätte man dies einem Kindheitstrauma zuschreiben können. Tatsache aber sei, dass solche Visionen, die als die kreative Besessenheit vom Heiligen bekannt seien, mehr oder weniger bei allen Menschen vorkämen. Plötzlich, für den Bruchteil einer Sekunde, fühlten wir, dass unser ganzes Leben gerechtfertigt sei, unsere Sünden vergeben, die Liebe immer stärker werde und dass wir uns dauerhaft verändern. Aber in solchen Augenblicken haben wir auch Angst. Sich vollkommen der Liebe anheimzugeben, sei sie göttlich oder menschlich, bedeutet, alles aufzugeben, auch das eigene Wohlergehen oder die Fähigkeit, eigene Entschlüsse zu fassen. In Wahrheit wollen wir nicht gerettet werden, wie Gott es sich ausgesucht hat, uns zu retten. Wir wollen die absolute Kontrolle über all unsere Schritte behalten, uns unserer Entscheidungen vollkommen bewusst sein, wollen die Gegenstände unserer Verehrung selbst aussuchen. Mit der Liebe verhält es sich nicht so. Sie kommt, nistet sich ein und beginnt, alles zu lenken. Nur wirklich starke Seelen lassen sich mitreißen, und Athena war eine starke Seele. So stark, dass sie Stunden in tiefer Kontemplation verbrachte. Sie hatte eine besondere musikalische Begabung. Es hieß, sie tanze sehr gut, aber da die Kirche dafür nicht der geeignete Ort ist, brachte sie jeden Morgen ihre Gitarre mit und sang, bevor sie zur Universität ging, eine Zeit lang für die heilige Jungfrau. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich sie zum ersten Mal gehört habe. Ich hatte bereits die Morgenmesse für die wenigen Gemeindemitglieder gelesen, die im Winter bereit sind, früh aufzustehen, als mir einfiel, dass ich vergessen hatte, das Geld einzusammeln, das sie in den Opferstock getan hatten. Ich ging zurück, und da hörte ich eine Musik, die mich alles mit anderen Augen sehen ließ. Als wäre meine Kirche von der Hand eines Engels berührt worden. In einer Ecke spielte eine etwa 20-jährige junge Frau ganz versunken Lobeshymnen, den Blick fest auf das Standbild der heiligen Jungfrau von der unbefleckten Empfängnis vor sich gerichtet. Ich ging zum Opferstock, sie bemerkte mich und unterbrach ihr Spiel. Ich nickte zustimmend und forderte sie damit auf, weiterzuspielen. Dann setzte ich mich auf eine der Bänke, schloss die Augen und hörte zu. In diesem Augenblick fühlte ich mich ein wenig wie im Paradies. Ein Gefühl kreativer Besessenheit vom Heiligen erfasste mich. Und als wüsste die junge Frau, was in meinem Herzen vorging, unterbrach sie ihren Gesang und ich betete. Dann begann sie wieder zu singen. So wechselten wir uns mehrfach ab. Nach einer kleinen Ewigkeit, in der ich viele Tränen vergossen hatte, hörte das Mädchen auf zu spielen. Erst jetzt erkannte ich, dass es ein Mädchen aus meiner Gemeinde war. Von da an waren wir Freunde und wiederholten so oft wir konnten das magische Ritual des Betens und Musizierens. Aber diese Idee mit der Heirat hat mich vollkommen überrascht. Da wir einander schon ganz gut kannten, wollte ich wissen, wie die Familie ihres zukünftigen Mannes sie wohl aufnehmen werde. Schlecht, sehr schlecht. Vorsichtig fragte ich sie, ob sie aus irgendeinem Grund heiraten müsse. Ich bin Jungfrau, ich bin nicht schwanger. Ich erkundigte mich, ob sie es ihrer Familie schon gesagt habe. Sie sagte ja, ihre Eltern hätten mit Entsetzen reagiert. Die Mutter mit Tränen, der Vater mit Drohungen. Wenn ich hierher komme, um die heilige Jungfrau mit meiner Musik zu loben, denke ich nicht darüber nach, was die anderen dazu sagen. Ich teile nur meine Gefühle mit ihr. Und solange ich denken kann, war es so. Ich bin ein Gefäß, in dem sich die göttliche Energie offenbaren kann. Und diese Energie bittet mich jetzt, dass ich ein Kind bekomme, damit ich ihm geben kann, was meine leibliche Mutter mir nie gegeben hat: Schutz und Sicherheit. »Niemand auf dieser Welt ist sicher«, antwortete ich ihr. »Sie haben noch ein langes Leben vor sich, noch viel Zeit, damit sich das Wunder der Schöpfung an ihr offenbare.« Aber Athena war fest entschlossen. »Die heilige Therese hat sich nicht gegen die Krankheit aufgelehnt, die sie befallen hat. Sie hat im Gegenteil darin ein Zeichen von Gottes Herrlichkeit gesehen. Die heilige Therese war sehr viel jünger als ich heute, nämlich 15 Jahre alt, als sie beschloss, in ein Kloster einzutreten. Es wurde ihr verboten, aber das nahm sie nicht hin. Sie bestand darauf, direkt mit dem Papst zu sprechen. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet, mit dem Papst sprechen? Und sie erreichte ihr Ziel. Dieselbe Herrlichkeit bittet mich jetzt um etwas viel Einfacheres und sehr viel Großzügigeres als eine Krankheit, nämlich, dass ich Mutter werde. Wenn ich zu lange warte, kann ich meinem Kind keine Gefährtin sein, der Altersunterschied wäre zu groß. Sie wären nicht die Einzige, beharrte ich. Aber Athena fuhr fort, als hätte sie mich nicht gehört. Ich kann erst glücklich sein, wenn ich denke, dass Gott existiert und mich hört. Aber das allein reicht nicht, um weiterzuleben. Denn alles scheint sinnlos zu sein. Ich tue so, als wäre ich fröhlich, und bin es nicht. Ich verberge meine Traurigkeit vor meinen Freunden und Angehörigen, damit sie sich nicht um mich sorgen. Kürzlich habe ich sogar über Selbstmord nachgedacht. Abends vor dem Einschlafen führe ich lange Selbstgespräche, bitte darum, dass mich dieser Gedanke wieder verlässt. Selbstmord wäre den anderen gegenüber undankbar. Eine Flucht, eine Art Unglück und Elend über die Welt zu bringen. Morgens komme ich hierher, um mit der heiligen Therese zu reden, sie zu bitten, mich von den Dämonen zu befreien, mit denen ich nachts rede. Bis heute hat das geklappt, aber ich werde immer schwächer. Ich weiß, dass ich eine Mission habe. Ich habe sie lange abgelehnt, aber jetzt muss ich sie annehmen. Diese Mission ist, Mutter zu werden. Ich muss sie erfüllen. Gelingt es mir nicht, Leben in mir wachsen zu fühlen, werde ich das Leben draußen nicht mehr akzeptieren können. Lukas Jessen Petersen, Ex-Ehemann. Als Viorel geboren wurde, war ich gerade 22 geworden. Ich war nun kein Student mehr, der eine ehemalige Kommilitonin geheiratet hat, sondern ein Mann, der für den Unterhalt seiner Familie sorgen musste und eine große Last auf den Schultern trug. Meine Eltern, die selbstverständlich nicht zur Hochzeit gekommen waren, machten meine finanzielle Unterstützung davon abhängig, dass ich mich von Athena trennte und das Sorgerecht für den Sohn bekam. Genauer gesagt, hatte mein Vater diese Bedingungen gestellt. Denn meine Mutter weinte immer nur am Telefon und erklärte mich für verrückt, wollte aber ihren Enkel in den Armen halten. Ich hoffte, dass meine Eltern ihren Widerstand allmählich aufgeben würden, wenn sie sahen, wie sehr ich Athena liebte und dass ich entschlossen war, bei ihr zu bleiben. Aber sie blieben hart. Also musste ich jetzt für meine Frau und meinen Sohn sorgen. Ich habe mich exmatrikuliert. Darauf erhielt ich einen Anruf meines Vaters, der zugleich drohte und Versprechungen machte. Er sagte, ich werde enterbt, sollte ich so weitermachen. Wenn ich aber zurück an die Uni ginge, würde er mich vorübergehend unterstützen, wie er sagte. Ich weigerte mich. Als romantischer junger Mensch musste ich diese radikale Position einnehmen. Ich sagte ihm, ich könne meine Probleme allein lösen. Bis Viorel geboren wurde, tat Athena alles, damit ich mich selber besser verstand. Und das tat sie nicht über unsere sexuelle Beziehung, die, wie ich gestehen muss, sehr schamhaft war, sondern durch die Musik. Wenn ich Athena während ihrer Schwangerschaft tanzen sah, wenn ich hörte, wie sie ihre Gitarre spielte, damit das Baby sich beruhigte und sich geliebt fühlte, begann ich mich von ihrer Sicht der Welt anstecken zu lassen. Als Viorel geboren wurde, haben wir ihm, nachdem wir nach Hause gekommen waren, gleich ein Adagio von Albinoni vorgespielt. Wenn wir uns einmal stritten, half uns die Musik, uns wieder zu versöhnen, obwohl ich zwischen beiden bisher keine Verbindung gesehen hatte. Aber mit Romantik ließ sich kein Geld verdienen. Da ich kein Instrument beherrschte, konnte ich nicht in einer Bar aufspielen. Schließlich bekam ich eine Anstellung als Praktikant in einem Architekturbüro, in dem ich Statikberechnungen machte. Der Stundenlohn war relativ hoch, daher ging ich morgens früh aus dem Haus und kam abends spät wieder. Ich sah meinen Sohn kaum. Er schlief immer, und ich konnte kaum mit meiner Frau reden oder sie lieben, weil ich ständig erschöpft war. Ich fragte mich nachts immer, wann wird sich bloß unsere finanzielle Lage verbessern? Wann können wir ein sorgenfreies Leben führen? Obwohl ich mit Athena grundsätzlich einer Meinung war, was die Nutzlosigkeit von Diplomen betrifft, so sind doch in einigen Fällen, wie dem Ingenieurwesen, wie in Jura und Medizin, Fachkenntnisse schlicht unerlässlich, wenn wir das Leben anderer nicht in Gefahr bringen wollen. Und ich war gezwungen gewesen, die Ausbildung zu einem Beruf aufzugeben, den ich mir selber gewählt hatte. Einen Traum, der mir sehr wichtig war. Wir begannen heftiger zu streiten. Athena beklagte sich, dass ich mich kaum um das Kind kümmere, dass es einen Vater brauche. Wenn es ihr nur darum gegangen wäre, ein Kind zu bekommen, hätte sie es auch allein aufziehen können. Wir schliefen immer seltener miteinander, sei es aus Müdigkeit, sei es, weil wir sauer aufeinander waren. Ich bekam eine Depression. Ich fand, dass ich von der Frau, die ich liebte, manipuliert worden war. Athena bemerkte meinen immer eigenartigeren Seelenzustand, und anstatt mir zu helfen, konzentrierte sie ihre ganze Energie auf Viorel und die Musik. Ich flüchtete mich in die Arbeit. Hin und wieder redete ich mit meinen Eltern und musste mir von ihnen die gleiche Geschichte anhören. Sie hat nur ein Kind bekommen, um dich an sie zu binden. Außerdem wurde Athena immer religiöser. Unmittelbar nach der Geburt hatte sie verlangt, dass unser Sohn auf einen rumänischen Namen getauft wurde, den sie selbst bestimmt hatte, Viorel. Ich denke, dass außer ein paar Emigranten in England niemand Viorel heißt. Aber ich fand das kreativ. Und mir war klar, dass sie damit eine seltsame Verbindung mit einer Vergangenheit herstellte, an die sie keine Erinnerung haben konnte. Die Tage im Waisenhaus in Sibiu. Ich versuchte, mich in alles zu fügen. Aber ich spürte, dass ich Athena wegen des Kindes verlor. Wir stritten immer häufiger. Ich wanderte ziellos durch London, verfluchte das Leben, das ich mir gewählt hatte, den Sohn, auf den ich mich eingelassen hatte, die Frau, die an meiner Anwesenheit kein Interesse mehr zu haben schien. Ich ging in den erstbesten Pub neben einer U-Bahn-Station und trank 4 Whisky. Als der Pub um 23 Uhr schloss, ging ich in einen dieser Läden, die bis in die frühen Morgenstunden geöffnet sind, kaufte noch mehr Whisky, setzte mich auf eine Bank auf einem Platz und trank weiter. Eine Gruppe Jugendlicher kam hinzu. Die jungen Leute wollten, dass ich die Flasche mit ihnen teilte. Ich weigerte mich und wurde verprügelt. Die Polizei kam umgehend und wir landeten alle auf der Wache. Ich wurde entlassen, nachdem ich meine Aussage gemacht hatte. Selbstverständlich habe ich niemanden angezeigt. Sagte, es habe nur einen lächerlichen Streit gegeben, denn ich hatte keine Lust auf eine Gerichtsverhandlung. Als ich die Polizeiwache verließ, stand dort einer meiner Angreifer, der sich dafür bedankte, dass ich die Angelegenheit nicht weiter verfolgen wollte. Anstatt mich auf den Nachhauseweg zu machen, bat ich ihn um einen Gefallen. Er möge mich anhören, denn ich müsse unbedingt mit jemandem reden. Er hörte sich eine Stunde lang meine Klagen an. Tatsächlich sprach ich nicht mit ihm, sondern mit mir selber. Mit einem jungen Mann, der das ganze Leben noch vor sich hatte. Möglicherweise eine blendende Karriere. Eine Familie mit genügend Kontakten, um ihm viele Türen zu öffnen, der aber jetzt eher einem der Bettler glich. Betrunken, müde, traurig, ohne Geld. Alles wegen einer Frau, die sich nicht einmal für ihn interessierte. Am Ende meiner Geschichte sah ich die Lage, in der ich mich befand, etwas klarer. Ein Leben, das ich im Glauben gewählt hatte, die Liebe könne immer alles retten. Aber das stimmt nicht. Manchmal führt sie uns in den Abgrund. Wozu erschwerend hinzukommt, dass wir im Allgemeinen geliebte Menschen mit in den Abgrund reißen. In meinem Fall war ich auf dem besten Weg, nicht nur mein, sondern auch Athenas und Viorels Leben zu zerstören. Am nächsten Tag sagte ich, dass ich die Scheidung wolle. Athena fragte, wieso? Weil ich dich liebe. Ich liebe Viorel. Ich habe euch dafür verantwortlich gemacht, dass ich meinen Traum, Ingenieur zu werden, aufgegeben habe. Hätten wir etwas gewartet, sehen die Dinge anders aus. Aber du hast nur an deine Pläne gedacht. Ich kam darin nicht vor. Athena reagierte, als hätte sie schon darauf gewartet oder als hätte sie es unbewusst provoziert. Mein Herz blutete, denn ich hoffte, sie würde mich bitten zu bleiben. Aber sie wirkte ruhig, resigniert, nur darum besorgt, das Baby unserer Unterhaltung nicht hören zu lassen. In diesem Augenblick war ich mir sicher, dass sie mich nie geliebt hatte. Dass ich nur das Werkzeug für die Verwirklichung des verrückten Traumes gewesen war, mit 19 ein Kind zu bekommen. Eine Woche später kam endlich ihr Anruf. Aber sie sagte mir nur, sie habe alle ihre Sachen mitgenommen und nicht vor, zurückzukommen. Nach weiteren 2 Wochen erfuhr ich, dass sie eine kleine Dachwohnung an der Bassett Road gemietet hatte, wo sie tagtäglich mit dem Kind auf dem Arm 3 Treppen hinaufsteigen musste. Weitere 2 Monate vergingen und wir unterzeichneten schließlich die Scheidungspapiere. Meine wahre Familie war für immer weggegangen. Und die Familie, in der ich aufgewachsen war, empfing mich mit offenen Armen. Die Zeit heilt nicht nur Wunden, sie zeigte mir noch etwas anderes. Man kann im Leben durchaus mehr als einen Menschen lieben. Ich habe wieder geheiratet, bin mit meiner zweiten Frau glücklich und kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Das heißt aber nicht, dass ich alles verleugne, was ich davor erlebt habe, solange ich nicht beide Erfahrungen miteinander vergleiche. Man kann die Liebe nicht messen wie die Länge einer Straße oder die Höhe eines Gebäudes. Etwas sehr Wichtiges ist aus meiner Beziehung mit Athena geblieben. Ein Sohn, ihr großer Traum, den sie mir vor unserer Heirat offenbart hatte. Ich habe mit meiner zweiten Frau ein weiteres Kind und bin jetzt, anders als vor 12 Jahren, auf die Höhen und Tiefen der Vaterschaft gut vorbereitet. Irgendwann einmal, als ich Viorel zu einem Wochenende, das er mit mir verbringen sollte, abholte, habe ich das Thema angesprochen. Ich fragte Athena, warum sie so ruhig geblieben sei, als sie erfuhr, dass ich mich von ihr trennen wollte. Weil ich mein ganzes Leben lang gelernt habe, still zu leiden. Und erst da umarmte sie mich und weinte all die Tränen, die sie an jenem Tag hätte weinen wollen. Pater Giancarlo Fontana. Ich sah es ihr an, als Athena, wie oft mit dem Baby im Arm, zur Sonntagsmesse hereinkam. Ich wusste von den Schwierigkeiten, die beide hatten. Doch bis zu jener Woche waren es nichts als die üblichen Streitereien zwischen Eheleuten gewesen, die sie, wie ich hoffte, früher oder später ausräumen würden. Denn beide strahlten sehr viel Gutes aus. Seit einem Jahr kam sie morgens nicht mehr, um auf ihrer Gitarre zu spielen und die heilige Jungfrau zu loben. Sie kümmerte sich um Viorel, den zu taufen ich die Ehre hatte, obwohl mir auf Anhieb kein Heiliger mit diesem Namen einfällt. Aber sie besuchte jeden Sonntag die Messe und hinterher, wenn alle gegangen waren, unterhielten wir uns immer. Athena sagte, ich sei ihr einziger Freund. Früher hätten wir das Gebet zu Gott miteinander geteilt, doch jetzt müsse sie die irdischen Schwierigkeiten mit mir teilen. Sie liebte Lukas mehr als jeden anderen Mann, der ihr begegnet war. Er war der Vater ihres Sohnes, der Mensch, den sie auserwählt hatte, ihr Leben zu teilen. Jemand, der alles aufgegeben und genug Mut gehabt hatte, mit ihr eine Familie zu gründen. Als ihre Schwierigkeiten begannen, versuchte sie ihm deutlich zu machen, dass dies vorübergehend sei, dass sie sich ihrem Sohn widmen müsse, aber nicht vorhabe, ihn zu verhätscheln. Es werde nicht lange dauern, dann werde er sein Leben schon weitgehend selber meistern. Dann werde sie wieder die Frau sein, die Lukas bei ihrem ersten Treffen kennengelernt hatte. Vielleicht würde ihr Verhältnis sogar noch intensiver werden, denn sie wäre dann reifer und wisse mehr über ihre eigene Verantwortung innerhalb der Beziehung. Dennoch fühlte Lukas sich abgelehnt. Sie versuchte verzweifelt, beiden gerecht zu werden, aber sie musste sich immer wieder zwischen Vater und Sohn entscheiden. Und in diesen Augenblicken wählte sie, da gab es nicht den geringsten Zweifel, immer Viorel. Ich verstand nicht viel von Psychologie, konnte ihr aber sagen, dass ich diese Probleme von meinen seelsorgerischen Gesprächen her kannte. Die Männer fühlen sich in einer Situation wie dieser meist abgelehnt. In einem unserer Gespräche räumte Athena ein, dass sie alles vielleicht etwas überstürzt hätte. Die romantische Vorstellung, eine junge Mutter zu sein, habe sie die wahren Herausforderungen, die sich nach der Geburt eines Kindes einstellen, nicht deutlich sehen lassen. Doch für Reue sei es nun zu spät. Sie fragte mich, ob ich mit Lukas reden könne, der entweder, weil er nicht an Gott glaubte oder weil er die Sonntagvormittage lieber mit seinem Sohn verbrachte, nie in der Kirche erschien. Ich erklärte mich dazu bereit, wenn er aus eigener Entscheidung käme. Aber noch bevor Athena ihm diesen Vorschlag unterbreiten konnte, kam es zur großen Krise, und der Ehemann verließ das Haus. Ich riet ihr, Geduld zu haben, aber sie war zutiefst verletzt. Sie war schon einmal in ihrer Kindheit verlassen worden, und nun richtete sie den ganzen Hass, den sie für ihre leibliche Mutter empfand, auf Lukas. Sie wurden, wie ich später erfuhr, zwar wieder gute Freunde, Aber für Athena war das Zerreißen der familiären Bande die vielleicht größte Sünde, die jemand begehen konnte. Sie kam weiter sonntags in die Kirche, ging aber anschließend immer sofort wieder nach Hause, denn am Wochenende hatte sie niemanden, bei dem sie den Sohn lassen konnte. Er weinte oft während der Messe und störte die anderen Gläubigen. Bei einem der wenigen Male, die wir miteinander reden konnten, sagte sie mir, sie arbeite in einer Bank, habe eine Wohnung gemietet und ich solle mir keine Sorgen machen. Der Vater, sie sprach den Namen ihres Mannes nicht mehr aus, erfüllte seine finanziellen Verpflichtungen. Bis dann der fatale Sonntag kam. Ich wusste, was während der Woche geschehen war. Ein Gemeindemitglied hatte es mir erzählt. Ich habe einige Nächte lang gebetet, ein Engel möge mich inspirieren, mir erklären, wie ich es anstellen sollte, meine Verpflichtungen der Kirche und den Menschen gegenüber zu erfüllen. Da der Engel nicht kam, habe ich einen Vorgesetzten aufgesucht, der mir sagte, die Kirche könne nur überleben, weil sie streng auf ihre Dogmen achte. Würde sie Ausnahmen zulassen, wären wir seit dem Mittelalter verloren gewesen. Ich wusste genau, was geschehen würde. Ich überlegte noch, ob ich Athena anrufen sollte, aber sie hatte mir ihre Nummer nicht gegeben. An jenem Morgen zitterten meine Hände, als ich die Hostie hochhielt und segnete. Athena hatte sich wie immer gerade in die Schlange eingereiht und kam auf mich zu, um die Kommunion zu empfangen. Ich glaube, ein Großteil der versammelten Gemeinde wusste, was gleich geschehen würde. Und alle schauten mich an, warteten auf meine Reaktion. Athena blieb vor mir stehen, schloss die Augen und öffnete den Mund, um den Leib Christi zu empfangen. Doch der Leib Christi blieb in meiner Hand. Sie öffnete die Augen, begriff nicht, was da geschah. »Was ist los?« fragte sie so laut, dass alle, die in der Nähe standen, sie hören konnten. »Wir reden später. Warum geben Sie mir nicht die Kommunion? Sehen Sie denn nicht, dass Sie mich vor allen demütigen? Reicht nicht, was ich schon durchgemacht habe?« »Athena, die Kirche verbietet das Geschiedene, das Sakrament empfangen. Ihr habt in dieser Woche den Scheidungsantrag unterzeichnet. Wir sprechen später darüber«, sagte ich noch einmal. Da sie sich nicht bewegte, bedeutete ich der Person hinter ihr, vorzutreten. Ich setzte die Kommunion fort, bis das letzte Gemeindemitglied sie empfangen hatte. Und dann, bevor ich zum Altar zurückkehrte, hörte ich diese Stimme. Es war nicht mehr die Stimme der jungen Frau, die sang, um die heilige Jungfrau anzubeten, die über ihre Pläne redete, die gerührt war, wenn sie erzählte, was sie über das Leben der Heiligen erfahren hatte, die mir den Tränen nahe von den Schwierigkeiten ihrer Ehe berichtete. Es war die Stimme eines verwundeten, gedemütigten Wesens, dessen Herz voller Hass war. »Dieser Ort soll verflucht sein«, sagte die Stimme. »Verflucht seien die, die jemals die Worte Christi gehört haben«, und aus seinen Worten eine versteinerte Institution gemacht haben, denn Christus hat gesagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich trage eine Last, ich bin verletzt, und ihr lasst mich nicht zu ihm. Heute habe ich erfahren, dass die Kirche diese Worte geändert hat in »Kommt zu mir, die ihr unsere Regeln erfüllt, und lasst die, die mühselig und beladen sind, draußen stehen.« Ich hörte, wie Frauen in der ersten Reihe sagten, Athena solle schweigen, aber ich wollte hören, was sie sagte. Ich musste es wissen. Ich drehte mich um, stand mit gesenktem Kopf vor ihr. Weiter konnte ich nichts tun. Ich schwöre, dass ich nie wieder einen Fuß in eine Kirche setzen werde. Wieder einmal hat mich meine Familie verlassen. Und jetzt sind es nicht finanzielle Probleme oder die Unreife von Menschen, die zu früh heiraten. Verflucht seien diejenigen, die einer Mutter und ihrem Kind die Tür verschließen. Ihr seid wie diejenigen, die die heilige Familie nicht beherbergt haben. Genau wie jener, der Christus verleugnet hat, als er einen Freund brauchte. Pawel Podbielski, 57 Jahre, Besitzer der Wohnung. Athena und ich haben eines gemeinsam. Wir waren beide im Exil lebende Kriegsflüchtlinge. Wir sind beide als Kinder nach England gekommen, obwohl meine Flucht aus Polen mehr als 50 Jahre zurückliegt. Wir beide wussten, dass die Traditionen auch im Exil weiterwirken. Die Landsleute versammeln sich, ihre Sprache und ihre Religion sind weiterhin lebendig. Die Menschen neigen dazu, einander in einer Umgebung zu schützen, die für sie immer fremd bleiben wird. Wenn auch die Traditionen weiterleben, so verschwindet doch allmählich der Wunsch, wieder zurückzukehren. Er bleibt eine Zeit lang in unseren Herzen als eine trügerische Hoffnung weiter bestehen, die jedoch nie in die Tat umgesetzt wird. Ich werde nie wieder in Częstochowa leben, so wie Athenas Familie auch nie wieder nach Beirut zurückkehren wird. Es war eine Art Solidarität, die mich bewog, den dritten Stock meines Hauses in der Bassett Road an sie zu vermieten. Normalerweise gab ich kinderlosen Mietern den Vorzug. Athena sagte, ihr Sohn sei den ganzen Tag über bei seiner Großmutter. Die Wohnung habe außerdem den Vorteil, dass sie in der Nähe ihres Arbeitsplatzes liege, einer Bank im Viertel. 8 Tage später klingelte sie an meiner Wohnungstür. Mein Sohn kann nicht schlafen, könnten Sie nicht heute die Musik etwas leiser stellen? Der kleine Junge auf ihrem Arm hörte sofort auf zu weinen, als wäre er genauso überrascht wie seine Mutter, als sie die Gruppe von Menschen sah, die plötzlich aufgehört hatte zu tanzen. Ich drückte auf den Pausenknopf des Tonbandgerätes, winkte ihr einzutreten und ließ sofort das Band weiterlaufen, um das Ritual nicht zu unterbrechen. Athena setzte sich in eine Ecke des Raumes, wiegte das Baby in ihren Armen, das trotz des Lärmens der Trommeln und Becken bald einschlief. Sie sah der Zeremonie zu und ging erst, als die anderen Gäste auch gingen. Und wie ich mir halb gedacht hatte, klingelte sie am nächsten Morgen, bevor sie zur Arbeit ging. Sie brauchen mir nicht zu erklären, was ich gesehen habe. Leute, die mit geschlossenen Augen tanzen. Ich weiß, was das bedeutet, denn ich mache häufig das Gleiche. Und das sind dann die einzigen Augenblicke des Friedens und der Ruhe in meinem Leben. Bevor ich Mutter wurde, ging ich mit meinem Mann und meinen Freunden oft in Nachtclubs. Dort sah ich auch Leute mit geschlossenen Augen auf der Tanzfläche tanzen. Einige taten es nur, weil sie die anderen beeindrucken wollten. Andere wirkten so, als würden sie von einer größeren, mächtigeren Kraft bewegt. Und solange ich denken kann, habe ich im Tanz etwas gefunden, was mich mit etwas in Verbindung bringt, das stärker ist als ich. Aber ich hätte gern gewusst, was für eine Musik das gestern Abend war. Was machen Sie am kommenden Sonntag? Nichts Besonderes. Mit Viorel im Regent's Park spazieren gehen, etwas frische Luft schnappen, bis ich Zeit für mich habe, wird es noch etwas dauern. In dieser Phase meines Lebens folge ich dem Zeitplan meines Sohnes. Dann werde ich Sie eben begleiten. In den 2 Tagen vor unserem Ausflug nahm Athena am Ritual teil. Ihr Sohn schlief noch ein paar Minuten ein, und sie schaute nur wortlos auf die Bewegung ringsum. Obwohl sie reglos auf dem Sofa saß, war ich sicher, dass ihre Seele tanzte. Am Sonntagnachmittag, während unseres Spaziergangs im Park, bat ich sie, auf alles zu achten, was sie sah und hörte. Die Blätter, die im Wind schaukelten, die Wellen auf dem Teich, die singenden Vögel, die bellenden Hunde, das Geschrei der Kinder, die hin und her liefen, als würden sie einer merkwürdigen, für die Erwachsenen unverständlichen Logik folgen. Alles bewegt sich. Und alles bewegt sich in einem Rhythmus. Und alles, was sich in einem Rhythmus bewegt, ruft einen Klang hervor. Das geschieht in diesem Augenblick hier und überall sonst auf der Welt. Unsere Vorfahren haben das auch bemerkt, schon damals, als sie in Höhlen lebten, um sich vor den Unbilden der Witterung zu schützen. Die Dinge bewegen sich und machen Geräusche. Für die ersten Menschen war diese Erkenntnis anfangs mit Staunen, später mit Verehrung verbunden. Sie begriffen, dass ein höheres Wesen auf diese Weise mit ihnen kommunizierte. Sie ahmten die Geräusche und Bewegungen, die sie umgaben, nach, in der Hoffnung, auch mit diesem Wesen zu kommunizieren. Der Tanz und die Musik waren geboren. Vor ein paar Tagen haben sie mir gesagt, dass sie, wenn sie tanzen, mit etwas kommunizieren, das mächtiger ist als sie. Wenn ich tanze, bin ich frei. Besser gesagt, ich bin dann ein freier Geist, der durch das Universum reisen, die Gegenwart sehen, die Zukunft erahnen und sich in reine Energie verwandeln kann. Und das macht mir eine ungeheure Freude. Eine Freude, die weit über alles hinausgeht, was ich schon erlebt habe und in meinem Leben noch erfahren werde. Es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, da wollte ich eine Heilige werden, die Gott durch die Musik und die Bewegungen ihres Körpers lobt. Aber dieser Weg ist mir endgültig verwehrt. Welcher Weg ist Ihnen verwehrt? Sie setzte das Kind in seinem Kinderwagen zurecht. Ich sah, dass sie diese Frage nicht beantworten wollte, ließ aber nicht locker. Wenn Münder sich verschließen, dann weil etwas Wichtiges gesagt werden sollte. Ohne eine Gefühlsregung und als müsste sie die Dinge, die ihr das Leben auferlegte, immer schweigend ertragen, erzählte sie mir, was in der Kirche passiert war, als der Priester, wahrscheinlich ihr einziger Freund, ihr die Kommunion verweigert hatte und vom Fluch, den sie damals ausgesprochen hatte. Sie hatte die katholische Kirche für immer verlassen. Ein Heiliger ist derjenige, der sein Leben würdig lebt, erklärte ich. Wir müssen einfach nur begreifen, dass wir aus einem bestimmten Grund hier sind und sich diesem Grund verschreiben. Dann können wir über unser großes oder kleines Leid lachen und ohne Angst voranschreiten, im Bewusstsein, dass jeder Schritt einen Sinn hat. Wir können uns vom Licht führen lassen, das aus dem Vertex kommt. Was ist ein Vertex? In der Mathematik ist es der Scheitelpunkt eines gleichschenkligen Dreiecks. Es gibt diesen Scheitelpunkt auch in unserem Leben. Er ist das Ziel aller Menschen. Er ist in uns allen, auch in denen, die wie alle Menschen Fehler machen, aber selbst in den schwierigsten Momenten. Das Licht nicht aus den Augen verlieren, das aus ihrem Herzen kommt. Das ist es, was wir in unserer Gruppe versuchen. Der Scheitelpunkt ist in uns verborgen. Und wir können zu ihm gelangen, wenn wir akzeptieren, dass es dieses Licht gibt. Ich erklärte ihr, dass der Tanz, den sie in den letzten Tagen beobachtet habe, von mir die Suche nach dem Scheitelpunkt genannt werde. Und wie sie sich hätte überzeugen können, von Menschen aller Altersstufen getanzt werden könne. Die jetzige Gruppe bestand aus 10 Leuten im Alter zwischen 19 und 65. Athena fragte mich, wann alles angefangen habe. Ich erzählte ihr, dass es gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einem Teil meiner Familie gelungen sei, vor dem kommunistischen Regime zu fliehen, das damals in Polen Fuß fasste, und nach England auszuwandern. Sie hatten hauptsächlich Kunstgegenstände und alte Bücher mitgenommen, da sie gehört hatten, diese seien in England sehr gefragt. Die Bilder und kleinen Skulpturen konnten sie tatsächlich sofort verkaufen, aber die Bücher verstaubten in einer Ecke. Meine Mutter wollte mich dazu bringen, Polnisch zu sprechen und zu lesen, und die Bücher halfen mir dabei. Eines Tages entdeckte ich in einer Thomas Malthus-Ausgabe aus dem 19. Jahrhundert 2 Blätter mit Aufzeichnungen meines Großvaters, der in einem Konzentrationslager umgebracht worden war. Ich begann sie im Glauben zu lesen, sie hätten etwas mit seiner Erbschaft zu tun, oder es handle sich um leidenschaftliche Briefe an eine heimliche Geliebte. Denn es gab das Gerücht, er hätte sich in Russland in jemanden verliebt. Tatsächlich war meine Vermutung nicht völlig unbegründet. Es handelte sich um einen Bericht über seine Reise nach Sibirien während der kommunistischen Revolution. Dort, in dem entlegenen Dorf Djedow, verliebte er sich in eine Schauspielerin. Meinem Großvater zufolge gehörte sie einer Art Sekte an, die in einem bestimmten Tanz die Heilung von allen Krankheiten gefunden zu haben glaubte. Dieser Tanz ermöglichte, mit dem Licht in Verbindung zu treten, das aus dem Herzen kommt. Die Bewohner von Djedov fürchteten, dass diese Tradition verschwinden könnte, da sie umgesiedelt werden sollten. Sowohl die Schauspielerin als auch ihre Freunde baten meinen Großvater, alles aufzuschreiben, was sie ihm über den Tanz erzählten. Das tat er, schien aber seinen Aufzeichnungen keine große Bedeutung beigemessen zu haben, da er sie in ein Buch gelegt hatte, in dem sie vergessen wurden, bis ich sie eines Tages entdeckte. Athena unterbrach mich. »Aber über das Tanzen zu schreiben bringt doch nichts. Man muss selber tanzen.« »Genau.« Im Grunde genommen besagten die Aufzeichnungen nur dies. Bis zur Erschöpfung tanzen, als wären wir Bergsteiger, die einen heiligen Berg besteigen. Tanzen, bis unser Körper wegen der heftigen Atmung Sauerstoff in einer Weise aufnimmt, die er nicht gewohnt ist. Was dazu führt, dass wir unsere Identität, unsere Beziehung zu Raum und Zeit verlieren. Nur zum Klang von Perkussionsinstrumenten tanzen, und das jeden Tag. Begreifen, dass sich die Augen in einem bestimmten Augenblick von allein schließen und wir ein Licht sehen, das aus uns selber stammt, das unsere Fragen beantwortet, unsere verborgenen Kräfte entwickelt. Haben Sie schon eine besondere Kraft entwickelt? Anstatt zu antworten, schlug ich ihr vor, sich der Gruppe anzuschließen, da es dem kleinen Jungen selbst dann nichts ausmachte, wenn die Trommeln und Becken sehr laut wurden. Am nächsten Tag kam sie zu der Zeit, in der wir immer mit unseren Sitzungen begannen, zu uns. Ich stellte sie meinen Gefährten vor, sagte ihnen aber nur, dass sie die Nachbarin aus der darüberliegenden Wohnung sei. Keiner stellte sich vor oder stellte Fragen an sie. Dann schaltete ich das Tonbandgerät an und wir begannen zu tanzen. Sie machte die ersten Schritte mit dem Jungen auf dem Arm, doch er schlief gleich ein und Athena legte ihn auf das Sofa. Bevor ich meine Augen schloss und in Trance geriet, sah ich noch, dass sie den Weg des Scheitelpunkts genau begriffen hatte. Jeden Tag, ausgenommen sonntags, erschien sie mit dem Kind. Wir wechselten nur ein paar Begrüßungsworte, ich legte die Musik auf, die ein Freund in der russischen Steppe für mich aufgetrieben hatte, und wir tanzten alle bis zur Erschöpfung. Ich würde das gern morgens machen, bevor ich Viorel bei seiner Großmutter abgebe und zur Arbeit gehe. Ich zögerte. Erstens denke ich, dass eine Gruppe, die mit derselben Energie in Verbindung tritt, so etwas wie eine Aura entwickelt, die es allen erleichtert, in Trance zu geraten. Außerdem würden sie, wenn sie tanzen, bevor sie zur Arbeit gehen, geradewegs auf ihre Kündigung zusteuern, da sie den ganzen Tag müde wären. Athena überlegte einen Augenblick, entgegnete dann aber, sie haben recht mit dem, was sie über die kollektive Energie sagen. Ich sehe, dass es in ihrer Gruppe 5 Paare gibt, sie selbst und ihre Ehefrau eingeschlossen. Alle, wirklich alle, haben die Liebe gefunden. Ich aber bin allein. Im Augenblick bin ich auch lieber allein. Wenn ich jetzt versuche, die Einsamkeit zu vermeiden, werde ich nie wieder einen Partner finden. Akzeptiere ich sie, anstatt gegen sie anzukämpfen, gibt es vielleicht eine Veränderung. Ich habe erkannt, dass das Gefühl von Einsamkeit stärker wird, wenn wir versuchen, es zu bekämpfen, dass es aber schwächer wird, wenn wir es einfach nicht beachten. Haben Sie sich der Gruppe angeschlossen, weil Sie Liebe suchen? Das wäre sicher ein guter Grund, aber die Antwort ist nein. Ich habe mich der Gruppe angeschlossen, weil ich auf der Suche nach einem Sinn für mein Leben bin, der nicht einzig und allein Viorel sein sollte. Denn ich fürchte, dass ich Viorel schaden könnte, entweder durch übertriebene Fürsorge oder weil ich alle Träume, die ich selber nicht verwirklichen kann, auf ihn projiziere. Neulich habe ich mich, als ich tanzte, geheilt gefühlt. Wäre es um ein körperliches Gebrechen gegangen, hätte man es ein Wunder genannt. aber es war etwas Geistiges, das mich gequält hatte und plötzlich nicht mehr da war. Ich wusste, wovon sie sprach. »Niemand hat mich gelehrt, zum Klang dieser Musik zu tanzen«, fuhr Athena fort, »aber etwas sagt mir, dass ich es richtig mache.« »Man braucht es nicht zu lernen. Erinnern Sie sich an unseren Spaziergang im Park und an das, was wir gesehen haben? Die Natur schafft den Rhythmus und passt sich ihm ständig an.« »Niemand hat mich gelehrt, zu lieben. Aber ich habe bereits Gott geliebt und auch meinen Ehemann, und ich liebe meinen Sohn und meine Familie. Und dennoch fehlt etwas. Obwohl ich durch das Tanzen müde werde, ist es so, als gelangte ich dadurch in einen Zustand der Gnade, in eine ekstatische Verzückung. Ich wollte diese Ekstase, hielte den ganzen Tag über an und könnte mir finden helfen, was mir fehlt. Die Liebe eines Mannes. Während ich tanze, kann ich das Herz dieses Mannes sehen, sein Gesicht aber nicht. Ich spüre, dass er nicht weit ist. Und deshalb muss ich aufmerksam sein. Ich muss morgens tanzen, damit ich den restlichen Tag über auf alles achte, was mich umgibt. Wissen Sie eigentlich, was das Wort Ekstase bedeutet? Es stammt aus dem Griechischen und bedeutet, aus sich heraustreten. Den ganzen Tag außerhalb seiner selbst verbringen, hieße vom Körper und von der Seele zu viel zu verlangen. Ich werde es dennoch versuchen. Ich sah ein, dass eine Diskussion nichts bringen würde, und machte für sie eine Kopie des Tonbandes. Von da an wachte ich jeden Morgen vom Klang der Trommeln aus der Wohnung über mir auf. Ich konnte Athenas Schritte hören und fragte mich, wie sie nach einer Stunde in Trance ganz normal in einer Bank arbeiten konnte. Als wir uns einmal zufällig auf dem Flur trafen, lud ich sie auf einen Kaffee ein. Athena erzählte mir, sie habe das Tonband noch zweimal kopiert. Einige Arbeitskollegen hätten sich ihrer Suche nach dem Weg des Scheitelpunkts angeschlossen. »Ich hoffe, ich habe da nichts Falsches gemacht. Die Bänder waren doch nicht etwa geheim?« »Selbstverständlich nicht. Ganz im Gegenteil.« Athena half mir, eine fast vergessene Tradition zu bewahren. In den Notizen meines Großvaters hieß es, eine der Frauen habe ihm erzählt, dass ein Mönch, der dieses Gebiet besucht hatte, behauptet hätte, wir trügen alle unsere Vorfahren und alle zukünftigen Generationen in uns. Wenn wir uns selber befreien, täten wir das auch mit der ganzen Menschheit. Dann müssten die Frauen und die Männer jenes kleinen Orts in Sibirien jetzt auch hier sein und sich freuen. Ihre Arbeit wird dank ihres Großvaters in diesem Teil der Welt wiedergeboren. Aber eines hätte ich gern noch gewusst. Warum haben Sie beschlossen zu tanzen, nachdem Sie den Text gelesen hatten? Wenn Sie etwas über Fußball gelesen hätten, hätten Sie dann auch beschlossen, Fußballspieler zu werden? Die Frage hatte mir noch nie jemand gestellt. Zum Tanzen bin ich gekommen, weil ich damals krank war. Ich hatte eine seltene Art von Arthritis, und die Ärzte sagten, ich müsse mich darauf gefasst machen, mit 35 Jahren im Rollstuhl zu sitzen. Angesichts der wenigen Zeit, die mir noch blieb, beschloss ich, alles zu tun, was ich später nicht mehr würde tun können. Mein Großvater hatte geschrieben, dass die Bewohner von Djedov an die heilenden Kräfte der Trance glaubten. Sie hatten offensichtlich recht. Ich sagte nichts weiter. Aber ich war mir nicht so sicher. Vielleicht hatten sich die Ärzte ja geirrt. Vielleicht hatte die Tatsache, dass ich mir als ein mit meiner Familie emigrierter Jude nicht leisten konnte, krank zu werden, eine so starke Wirkung auf mein Unterbewusstsein gehabt, dass eine natürliche Reaktion des Organismus hervorgerufen wurde. Oder vielleicht war es wirklich ein Wunder gewesen, was allerdings meinem Glauben vollkommen widersprach. Tänze heilen nicht. Athena sagte ich besser nichts davon, Sie wirkte auf mich wie jemand, der leicht zu beeinflussen war, und zudem schien sie mir unausgeglichen zu sein. »Vielleicht tun Sie ja genau das Richtige«, war mein einziger Kommentar. Wir haben noch einmal kurz vor ihrer Reise in den Orient miteinander gesprochen. Sie wirkte zufrieden, als hätte sie gefunden, was sie sich wünschte, die Liebe. Meine Kollegen in der Bank haben eine Gruppe gebildet und nennen sich selber Pilger des Scheitelpunkts. Das verdanken sie ihrem Großvater. Das verdanken sie ihnen, die sie das Gefühl hatten, dies mit anderen teilen zu müssen. Wissen Sie, was ich herausgefunden habe? Die Ekstase befähigt einen, aus sich selber herauszutreten. Der Tanz ist ein Weg, um in andere Sphären aufzusteigen, neue Dimensionen zu entdecken und dennoch zugleich in Kontakt mit seinem Körper zu stehen. Im Tanz können die spirituelle und die reale Welt, ohne in Konflikt miteinander zu geraten, gleichzeitig existieren. Ich glaube, dass die Tänzer des klassischen Balletts auf Zehenspitzen tanzen, weil sie so zugleich den Boden berühren und den Himmel erreichen. Das waren, wenn ich mich recht erinnere, ihre letzten Worte. Wenn wir uns tanzend voller Freude hingeben, verliert das Gehirn die Kontrolle über den Körper und das Herz übernimmt. Erst in diesem Augenblick erscheint der Scheitelpunkt. Selbstverständlich nur, wenn wir daran glauben. Peter Scherney, 47 Jahre, Direktor einer Bankfiliale im Holland Park, London. Ich habe Athena eingestellt, weil ihre Familie zu unseren wichtigsten Kunden zählte. Letztlich dreht sich in der Welt ja alles um gemeinsame Interessen. Da sie zu aufgedreht war, habe ich ihr einen Verwaltungsjob gegeben, in der zarten Hoffnung, sie würde am Ende kündigen. Dann hätte ich ihrem Vater sagen können, ich hätte versucht, ihr zu helfen, allerdings erfolglos. Wenn Sie jemanden loswerden wollen, machen Sie alles, damit diese Person es Ihnen gegenüber irgendwann an Respekt fehlen lässt. Damit haben Sie einen Grund, ihr zu kündigen. Bei Athena habe ich alles versucht, um mein Ziel zu erreichen. Da sie das Geld, das sie verdiente, nicht zum Leben brauchte, würde sie schließlich zu dem Ergebnis gelangen, dass sich der ganze Stress nicht lohnte. Früh aufstehen, den Sohn bei der Mutter abgeben, den ganzen Tag immer die gleiche Arbeit machen, den Sohn wieder abholen, in den Supermarkt gehen, sich um das Kind kümmern, es zu Bett bringen. Schließlich gab es viel interessantere Möglichkeiten, seine Tage zu verbringen. Athena wurde immer gereizter und ich war stolz auf meine Strategie. Ich würde es schaffen. Sie fing an, über ihre Wohnung zu klagen und darüber, dass der Wohnungsbesitzer nachts laut Musik hört und sie nicht schlafen könne. Dann änderte sich aber unvermittelt etwas, anfangs nur bei Athena und später in der ganzen Filiale. Sie wirkte plötzlich ausgeruhter und kommunikativer und erzählte jedem, der es hören wollte, dass sie eine Art Verjüngungskur entdeckt habe. Athena arbeitete effizienter, obwohl sich ihre Aufgaben nicht geändert hatten. Ihre Arbeitskollegen, die sich anfangs auf einen guten Tag und guten Abend beschränkt hatten, luden sie nun ein, mit ihnen zu Mittag zu essen. Wenn sie zurückkamen, wirkten sie zufrieden und der Umsatz der Abteilung stieg merklich an. Ich weiß, dass Verliebte eine positive Ausstrahlung haben, die sie auf ihre Umwelt übertragen, und dachte mir sofort, dass Athena jemanden gefunden hätte, der ihr sehr wichtig war. Ich fragte sie danach und sie gab es zu. Auf meine Nachfrage, ob es sich bei ihrer neuen Flamme etwa um einen Kunden handle, meinte sie, dem sei zwar so, aber es sei das erste Mal, dass sie eine solche Einladung angenommen habe. Diesmal hätte sie einfach nicht ablehnen können. Normalerweise wäre das der Grund für eine fristlose Kündigung gewesen. Die Regeln der Bank waren unmissverständlich. Privater Kontakt zu Kunden war ausdrücklich verboten. Athenas Veränderung wirkte sich jedoch auch auf den Kontakt mit ihren Kollegen aus. Einige von ihnen trafen sich jetzt nach der Arbeit mit ihr und, soweit ich wusste, waren zwei oder drei sogar bei ihr zu Hause gewesen. Ich stand vor einer schwierigen Situation. Die junge Praktikantin, die über keinerlei Berufserfahrung verfügte, die zuerst schüchtern und manchmal aggressiv gewesen war, hatte sich unter meinen Angestellten zu einer Art natürlichen Führungsperson gemausert. Würde ich ihr kündigen, dächten die Kollegen, es sei aus Rivalität geschehen, und ich würde ihre Achtung verlieren. Würde ich sie behalten, würde ich Gefahr laufen, in ein paar Monaten die Kontrolle über die Gruppe zu verlieren. Dennoch wollte ich noch etwas abwarten. Die Energie in der Filiale wurde nämlich immer positiver. Energie, wie ich dieses Wort hasse, denn in Wahrheit sagt es überhaupt nichts Konkretes aus, es sei denn, wir sprechen von Elektrizität. Die Kunden schienen zufriedener zu sein und empfahlen uns weiter. Die Angestellten waren guter Dinge, obwohl sie doppelt so viel zu tun hatten. Dennoch musste ich nicht mehr Personal einstellen, da alle ihre Arbeit schafften. Eines Tages erhielt ich einen Brief von meinen Vorgesetzten. Der Vorstand wollte, dass ich nach Barcelona zu einem Meeting der Firmengruppe kam, um meine Organisationsmethoden vorzustellen. Der Bankdirektion war aufgefallen, dass es mir gelungen war, bei gleichen Kosten den Gewinn zu erhöhen. Und welche Methoden man dazu anwendet, wollen alle Manager der Welt gern wissen. Welche Methoden? Mein einziges Verdienst war zu merken, wann die Veränderung eingesetzt hatte. Und ich bestellte Athena in mein Büro. Ich sagte ihr, mir sei aufgefallen, dass es in ihrer Abteilung eine erfreuliche Umsatzsteigerung gegeben habe. Aber ich kam nicht gleich zur entscheidenden Frage. Was macht eigentlich ihr Privatleben? Man sagt immer, dass derjenige, der Liebe empfängt, am Ende noch mehr Liebe gibt. Wie geht es Ihrem Freund? Was macht er eigentlich? Er arbeitet bei Scotland Yard. Ich fragte nicht weiter, musste es aber irgendwie schaffen, zur Sache zu kommen. Ich habe eine große Veränderung bei Ihnen festgestellt und Sie meinen in der Filiale? Was sollte ich darauf antworten? Ich durfte ihr einerseits nicht die Gesprächsführung überlassen. Andererseits musste ich ihr das Gefühl geben, dass sie offen reden konnte, damit ich an die Antworten kam, die ich brauchte. Ja, ich habe eine große Veränderung bemerkt. Und ich möchte mit Ihnen jetzt über eine Beförderung sprechen. Das ist sehr freundlich. Aber ich würde gerne in ein anderes Land gehen. Ich möchte London eine Zeit lang verlassen, meinen Horizont erweitern. In ein anderes Land gehen? Jetzt, wo alles so prächtig lief, wollte sie weg? Das war nun doch nicht die Lösung, die ich brauchte und mir wünschte. Ich kann für die Bank auch im Ausland nützlich sein, fuhr sie fort. Vor nicht allzu langer Zeit hätte mich ihr Wunsch wegzugehen gefreut. Ich wäre sie losgeworden, ohne mich mit einer komplizierten Kündigung herumschlagen zu müssen. Jetzt, wo meine Vorgesetzten unsere Gewinnsteigerung bemerkt hatten, sollte Athena erst mir helfen, ehe ich ihr half. Auch auf die Gefahr hin, dass Athena meine Führungsposition bedrohen würde, musste ich sie erst einmal hier behalten. In diesem Augenblick wurde mir mal wieder klar, warum ein Großteil meiner Kollegen sich selten für Verbesserungen einsetzt. Gelingen sie, wird erwartet, dass ständig weitere Verbesserungen erfolgen. Und diese Spirale führt unweigerlich zum Herzinfarkt. Meinen nächsten Schritt überlegte ich mir sehr sorgfältig. Wenn wir von jemandem ein Geheimnis erfahren wollen, empfiehlt es sich, auf ihn einzugehen. Ich werde Ihre Bitte an meine Vorgesetzten weiterleiten. Im Übrigen werde ich den Vorstand demnächst in Barcelona treffen und genau aus diesem Grund habe ich Sie kommen lassen. Gehe ich recht in der Annahme, dass unsere Leistungen von dem Augenblick an besser geworden sind, in dem die Kollegen, sagen wir, ein besseres Verhältnis zu Ihnen entwickelt haben? Eher ein besseres Verhältnis zu sich selbst? Richtig, aber dafür haben Sie gesorgt, oder irre ich mich? Sie wissen genau, dass Sie sich nicht irren. Haben Sie irgendein Buch über Personalführung gelesen, das ich nicht kenne? Solche Bücher lese ich nicht. Aber ich möchte Sie noch einmal bitten, mein Anliegen zu überdenken. Ich dachte an Ihren Freund bei Scotland Yard. Steckte er vielleicht dahinter und brachte ihr etwas bei, mit dem fantastische Ergebnisse zu erzielen waren? Ich bin gern bereit, Ihnen alles zu sagen, was Sie wissen möchten, selbst wenn Sie Ihr Versprechen nicht halten sollten. Aber ich weiß nicht, ob Ihnen das viel bringt, wenn Sie es nicht auch umsetzen. Meinen Sie die berühmte Verjüngungstechnik? Athena sagte lächelnd, nehmen Sie in den Bericht ruhig alles auf, was in unserem Gespräch gesagt wurde. Ich glaube, die Vorstandsmitglieder einer Bank sind auch Menschen aus Fleisch und Blut wie wir und werden an unkonventionellen Ideen großes Interesse haben. Da irrte sich Athena gewaltig. Bevor ich in Barcelona meinen Bericht verlas, wiederholte ich den ganzen Vormittag lang, mein Verfahren funktioniert, das allein interessiert. Ich hatte zudem noch ein paar Handbücher gelesen und dabei herausgefunden, dass, wenn man eine erfolgreiche neue Idee vorstellen will, man seinem Vortrag eine Struktur geben muss, die die Zuhörer provoziert. Daher bezog ich mich in meinem ersten Satz, den ich zu den in einem Luxushotel versammelten Managern sagte, auf den Apostel Paulus. Gott hat die wichtigsten Dinge vor den Weisen verborgen gehalten, weil sie nicht begreifen können, was einfach ist, und beschlossen, sie den im Herzen Einfachen zu offenbaren. Als ich das sagte, breitete sich unter den Zuhörern, die zwei Tage lang Grafiken und Statistiken analysiert hatten, tiefes Schweigen aus. Möglicherweise hatte ich gerade meinen Job aufs Spiel gesetzt, aber ich machte trotzdem weiter. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass heutzutage zur Motivation der Angestellten mehr erforderlich ist als ein gutes Training in unseren hochqualifizierten Trainingszentren. In uns allen liegen unbekannte Kräfte verborgen, die, wenn sie an die Oberfläche kommen, Wunder wirken können. Ein Manager aus Genf unterbrach mich und verlangte eine sachlichere Darstellung. Doch der Generaldirektor ermutigte mich fortzufahren, worüber ich mich freute. Nun musste ich erwähnen, dass eine meiner Angestellten, Shireen Khalil, mich auf diesen Gedanken gebracht hatte. Shireen, die sich gern Athena nennen lässt, hat etwas ganz Neues in unsere Filiale gebracht. Leidenschaft. Genau das. Leidenschaft. Etwas, das wir nie in Betracht ziehen, wenn wir uns mit Darlehen oder Ausgabenplanungen befassen. Meine Angestellten haben Musik als Anreiz benutzt, um die Kunden besser zu bedienen. Ein anderer Manager unterbrach mich mit dem Hinweis, dies sei ein alter Hut. In Supermärkten werde das Gleiche gemacht, indem man die Kunden durch Musikbeschallung zum Kauf anregt. Ich will damit nicht sagen, dass wir Musik am Arbeitsplatz eingesetzt haben. Die Angestellten haben sich mit der Zeit anders verhalten, weil Shireen oder Athena, wenn sie wollen, ihnen beigebracht hat zu tanzen, bevor sie sich an ihre tägliche Arbeit machten. Ich weiß nicht genau, was das in den Menschen auslöst. Als Manager interessieren mich nur die Ergebnisse. Aber ich habe bemerkt, dass alle sich durch diese Art von Tanz mehr mit dem verbunden fühlen, was sie machen. Schon sehr früh lernen wir gemäß der Maxime, Zeit ist Geld zu leben. Wir wissen genau, was Geld ist. Aber was bedeutet Zeit? Der Tag hat 24 Stunden und unzählige Augenblicke. Wir müssen uns jedes Moments bewusst sein und während wir etwas tun, gleichzeitig daran denken, was es mit unserem Leben zu tun hat. Damit riskieren wir, dass das, was wir tun, wie zum Beispiel Abwaschen oder das Zählen von Wechseln oder die Auflistung von Krediten, zwar länger dauert, aber das macht nichts. Warum nutzen wir diese Momente nicht dazu, um gleichzeitig an angenehme Dinge zu denken, um uns über die Tatsache zu freuen, dass wir leben? Der Generaldirektor schaute mich verblüfft an. Ich war mir sicher, er wollte, dass ich damit fortfuhr, zu erklären, was ich gelernt hatte. Doch einige der Anwesenden wurden unruhig. »Ich weiß genau, was Sie damit sagen wollen«, meinte er. Ich weiß, dass Ihre Angestellten zumindest an einem Augenblick am Tag mit sich selbst in Verbindung treten. Ich möchte Sie dazu beglückwünschen, dass Sie sich nicht scheuen, auf unorthodoxe Maßnahmen zurückzugreifen, zumal Sie so hervorragende Ergebnisse bringen. Aber wir sind auf einer Konferenz. Und da Sie gerade über Zeit gesprochen haben, möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass Ihnen noch 5 Minuten bleiben, um Ihren Vortrag zu beenden. Wäre es möglich, eine Liste der wichtigsten Punkte aufzustellen, damit wir diese Ideen auch in anderen Filialen einbringen können? Ich habe mit Shireen Khalil ein paar Punkte herausgearbeitet, die auf persönlicher Beobachtung beruhen. Hier die wichtigsten. Erstens, wir alle haben eine unbekannte Fähigkeit, die auch für immer unbekannt bleiben wird. Dennoch kann sie unsere Verbündete sein. Da man diese Fähigkeit nicht messen und ihr auch keinen wirtschaftlichen Wert zuordnen kann, wird sie nie in Betracht gezogen. Doch wir reden hier von Menschen. Und ich bin mir sicher, dass Sie wissen, was ich meine, zumindest theoretisch. Zweitens. In meiner Filiale wurde diese Fähigkeit durch einen Tanz aktiviert, der auf einem Rhythmus beruht, der, wenn ich mich richtig erinnere, aus den Wüsten Asiens stammt. Doch der Ort, an dem er entstand, ist nebensächlich. Wichtig ist, dass die Menschen in diesem Tanz mit ihrem Körper ausdrücken können, was die Seele sagen will. Ich weiß, dass das Wort Seele hier falsch verstanden werden kann. Ersetzen wir es durch Intuition. Und wenn Ihnen dieses Wort ebenfalls nicht gefällt, lassen Sie uns stattdessen von originären Gefühlen sprechen. Das hat eine wissenschaftlichere Konnotation, obwohl es weniger aussagt als die beiden anderen Wörter. Drittens. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, habe ich meine Angestellten dazu motiviert, anstatt Gymnastik oder Aerobic zu betreiben, mindestens eine Stunde lang zu tanzen. Das stimuliert Körper und Geist. Sie beginnen den Tag voller Energie und nutzen diese im Lauf des Tages kreativ für ihre Aufgaben in der Filiale. Viertens. Kunden und Angestellte leben in ein und derselben Welt. Die Realität ist nichts weiter als elektrische Stimuli in unserem Gehirn. Das, was wir Sehen nennen, ist die Verarbeitung von Energieimpulsen in einem Teil unseres Gehirns. Da die Realität das Ergebnis dieser Verarbeitung ist, können wir die Realität verändern, indem wir unsere einzelnen Realitäten aufeinander abstimmen. Wie das geht, verstehe ich nicht genau. Aber Fröhlichkeit ist ebenso ansteckend wie Begeisterung und Liebe oder auch die Traurigkeit, die Depression, der Hass. Dinge, die intuitiv von den Kunden oder von Kollegen bemerkt werden. Um bessere Leistungen zu erzielen, muss man Mechanismen schaffen, die diese positiven Stimuli weitertragen. Sehr esoterisch, meinte eine Frau, die die Aktienabteilung einer Filiale in Kanada leitete. Ich hatte offenbar den Faden etwas verloren und niemanden so recht überzeugen können. Ich tat so, als hätte ich ihre Bemerkung nicht gehört und setzte meine ganze Kreativität ein, um einen Abschluss für meinen Vortrag zu finden, der sich auf handfeste Dinge bezog. Die Bank sollte einen bestimmten Betrag für eine Untersuchung darüber zur Verfügung stellen, wie diese Übertragung der positiven Stimuli vonstatten geht. Und wir könnten aufgrund des Ergebnisses der Untersuchung unseren Gewinn steigern. Mit diesem Abschluss war ich ziemlich zufrieden und ich zog es vor, die 2 Minuten, die mir noch blieben, nicht zu nutzen. Als am Ende dieses ermüdenden Tages die Konferenz ausklang, lud mich der Generaldirektor vor allen Anwesenden ein, mit ihm zu Abend zu essen, als wolle er damit zeigen, dass er mir in allem, was ich gesagt hatte, zustimmte. Eine solche Gelegenheit hatte sich mir noch nie geboten, und ich wollte sie für mich nutzen. Ich fing an, über Leistung, Planung, Schwierigkeiten an der Wertpapierbörse und neue Märkte zu sprechen, aber er unterbrach mich. Er war mir daran interessiert, alles zu erfahren, was Athena mich gelehrt hatte. Am Ende brachte er zu meiner Überraschung das Gespräch auf persönliche Themen. Ich weiß, was Sie gemeint haben, als Sie in Ihrem Vortrag von Zeit gesprochen haben. Als ich zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub machte, setzte ich mich in den Garten, um entspannt in der Zeitung zu lesen. Ich holte sie aus dem Briefkasten, aber es stand nichts Wichtiges darin. Nur die Dinge, die uns nach Meinung der Journalisten interessieren und zu denen wir uns eine Meinung bilden sollten. Ich überlegte, ob ich jemanden aus meinem Team anrufen sollte, aber das war unsinnig, denn alle waren bei ihren Familien. Ich aß mit meiner Frau, meinen Kindern und Enkelkindern zu Mittag und hielt ein Nickerchen. Nach dem Aufwachen machte ich mir ein paar Notizen und sah dann plötzlich, dass es erst 3 Uhr nachmittags war. Vor mir lagen noch 3 arbeitsfreie Tage, und so sehr ich es auch liebte, mit meiner Familie zusammen zu sein, so fühlte ich mich doch nutzlos. Am nächsten Tag nutzte ich meine freie Zeit, um meinen Magen untersuchen zu lassen, der zum Glück in Ordnung war. Ich ging auch zum Zahnarzt, der ebenfalls sagte, es gebe kein Problem. Ich aß wieder mit meiner Frau, meinen Kindern und Enkelkindern zu Mittag, schlief wieder, wachte wieder kurz vor 3 Uhr nachmittags auf, und mir wurde klar, dass ich nichts zu tun hatte. Ich habe einen langen, schwierigen Kampf mit mir ausgefochten, um nicht von meinem Platz aufzustehen. Ganz allmählich wich die Unruhe der Kontemplation, und ich begann, meine Seele zu spüren, oder meine Intuition, oder meine originären Gefühle, ganz wie Sie wollen. In meinem Fall war es nicht der Tanz, sondern das vollkommene Fehlen von Geräuschen und Bewegung, die Stille, die mich mit mir selber in Kontakt treten ließ. Und, ob Sie es glauben oder nicht, ich habe dabei so viel über die Probleme gelernt, die mich bedrücken, obwohl diese Probleme, während ich dort saß, ganz und gar abwesend waren. Ich habe zwar Gott nicht gesehen, aber ich konnte die Entscheidungen, die ich treffen musste, sehr viel deutlicher sehen. Bevor der Generaldirektor die Rechnung beglich, schlug er mir vor, Shireen Khalil nach Dubai zu schicken, wo die Bank eine neue Filiale eröffnen würde. Ein ziemlich riskantes Vorhaben. Ohne dass er es wusste, half mir der Generaldirektor, das Versprechen zu halten, das ich Athena gegeben hatte. Nabil Alaihi, alter Unbekannt, Beduine. Ich bin sehr froh zu hören, dass ein Foto von mir in Athenas Wohnung einen Ehrenplatz hatte. Aber ich glaube nicht, dass das, was ich ihr beigebracht habe, irgendwie nützlich war. Sie kam hierher, mitten in die Wüste, ein etwa 3-jähriges Kind an der Hand. Sie machte ihre Tasche auf, holte einen Kassettenrekorder heraus und setzte sich vor mein Zelt. Ich weiß, dass Menschen aus der Stadt den Touristen, die die lokale Küche ausprobieren wollten, meinen Namen nannten und sagte ihr gleich, es sei noch zu früh fürs Abendessen. »Ich komme aus einem anderen Grund«, sagte die Frau. »Ich habe über ihren Neffen Hamid, der Kunde in der Bank ist, in der ich arbeite, erfahren, dass Sie ein weiser Mann sind.« »Hamid ist nur ein törichter Jüngling. Obwohl er sagt, ich sei ein weiser Mann, hat er meine Ratschläge nie befolgt. Mohammed, der Prophet, war ein weiser Mann. Allahs Segen möge bei ihm sein.« Ich deutete auf ihr Auto. Sie sollten nicht allein durch eine Gegend fahren, die sie nicht kennen, und sollten sich auch nicht ohne Führer hierher wagen. Anstatt mir zu antworten, stellte sie den Kassettenrekorder an. Anschließend sah ich nur noch eine Frau, die auf den Dünen tanzte, und ein Kind, das verblüfft und fröhlich zu ihr hinschaute. Ich hörte eine Musik, die die ganze Wüste zu erfüllen schien. Als sie mit dem Tanzen fertig war, fragte sie mich, ob es mir gefallen habe. Ich sagte ja. In unserer Religion gibt es eine Gruppe von Menschen, die tanzen, um mit Allah, gelobt sei sein Name, in Kontakt zu treten, die Sufis. Seit meiner Kindheit, fuhr die Frau fort, die sich als Athena vorgestellt hatte, fühle ich, dass ich mich Gott nähern muss. Aber das Leben entfernt mich immer von ihm. Die Musik ist eine Möglichkeit, die ich gefunden habe, um mich ihm wieder zu nähern. Aber das reicht nicht. Immer wenn ich tanze, sehe ich ein Licht, und dieses Licht bittet mich, weiterzugehen. Ich kann nicht immer nur allein aus mir heraus lernen. Ich brauche jemanden, der mich unterrichtet. »Egal, was man macht, es ist genug«, entgegnete ich, »denn Allah, der Barmherzige, ist immer nahe. Lebe ein würdiges Leben. Das reicht.« »Warum sagt Hamid, dass Sie ein weiser Mann sind?« »Vielleicht, weil ich mehr Geduld habe als er. Es gab eine Zeit, in der ich versucht habe, ihm meine Kunst beizubringen, aber Hamid schien mir daran interessiert, Geld zu verdienen. Heute wird er davon überzeugt sein, weiser zu sein als ich. Er hat eine Wohnung, ein Schiff, während ich hier mitten in der Wüste sitze und für die wenigen Touristen koche, die hier vorbeikommen. Er versteht nicht, dass ich mit dem, was ich mache, zufrieden bin. Er versteht es sehr wohl, denn er erzählt allen voller Respekt von ihnen. Was aber ist ihre Kunst?« »Ich habe sie heute tanzen sehen. Ich mache das Gleiche. Nur anstatt meines Körpers tanzen die Buchstaben.« Sie wirkte überrascht. Meine Art, mich Allah, sein Name sei gepriesen, zu nähern, ist durch die Kalligraphie, durch die Suche nach dem vollkommenen Sinn eines jeden Wortes. Jeder Buchstabe verlangt, dass wir die Kraft in ihm freisetzen, die in ihm angelegt ist, indem wir unsere Kraft hineinlegen, als würden wir seine Bedeutung herausarbeiten, ziselieren. So werden die heiligen Texte geschrieben. In ihnen ist die Seele des Menschen, der als Werkzeug dafür gedient hat, um sie in der Welt zu verbreiten. Und nicht nur die heiligen Texte, sondern alles, was wir zu Papier bringen. Denn die Hand, die die Linien zeichnet, spiegelt die Seele dessen wider, der sie schreibt. Würden Sie mir Ihre Kunst beibringen? Ich sah, wie ungeheuer schwer es ihr fiel, stillzuhalten, die richtige Haltung einzunehmen, und fragte sie, fänden Sie es nicht besser, etwas anderes zu suchen, um sich die Zeit zu vertreiben? Sie antwortete, ich brauche dies hier. Meine Seele muss ruhiger werden, und ich habe noch nicht alles gelernt, was Sie mir beibringen können. Das Licht des Scheitelpunkts hat mir gesagt, ich solle weitergehen. Ich habe sie nie gefragt, was dieser Scheitelpunkt war. Es interessierte mich nicht. Die erste Lektion, wahrscheinlich die schwierigste, war Geduld. Schreiben war nicht nur eine Tätigkeit, mit der ein Gedanke ausgedrückt wurde, sondern auch Nachdenken über die Bedeutung eines jeden Wortes. Wir haben anfangs zusammen an Texten eines arabischen Dichters gearbeitet, denn ich glaube nicht, dass der Koran für einen in einem anderen Glauben erzogenen Menschen ein passender Text gewesen wäre. Ich diktierte jeden Buchstaben, und so konzentrierte sie sich auf das, was sie tat, und wollte nicht gleich die Bedeutung des Wortes, des Satzes oder des Verses wissen. Mir hat einmal jemand gesagt, dass die Musik von Gott geschaffen wurde und dass die schnelle Bewegung im Tanz notwendig sei, damit die Menschen in Kontakt mit sich selber gelangen, sagte Athena an einem der gemeinsam verbrachten Nachmittage. Jahrelang schien das zu stimmen. Und jetzt werde ich gezwungen, das für mich Schwierigste zu tun, meine Schritte zu verlangsamen. Warum ist Geduld so wichtig? Weil sie uns aufmerksam werden lässt. Aber wenn ich tanze, zwingt mich meine Seele, mich auf etwas Höheres als mich selbst zu konzentrieren und erlaubt mir, mit Gott in Kontakt zu treten, wenn ich das Wort gebrauchen darf. Das hat mir schon geholfen, viele Dinge zu verändern, auch meine Arbeit. Ist denn die Seele nicht das Wichtigste? Selbstverständlich. Aber wenn es Ihrer Seele gelänge, mit Ihrem Gehirn zu kommunizieren, könnten Sie noch viel mehr verändern. Wir arbeiteten gemeinsam weiter. Ich wusste, dass ich ihr irgendwann etwas sagen musste, das zu hören sie vielleicht noch nicht bereit war. Daher versuchte ich jede Minute zu nutzen, ihren Geist vorzubereiten. Ich erklärte ihr, dass vor den Worten der Gedanke da ist und vor dem Gedanken der göttliche Funke, der ihn dorthin gesetzt hat. Alles, wirklich alles auf dieser Welt hat seinen Sinn und man muss auf die geringsten Dinge achten. Ich habe meinen Körper dazu erzogen, die Gefühle meiner Seele ganz und gar zu offenbaren, sagte sie. Jetzt erziehen Sie einfach nur Ihre Finger, damit sie die Gefühle ihres Körpers ganz und gar offenbaren. So wird ihre ungeheure Kraft konzentriert. Sie sind ein Meister. Was ist ein Meister? Meine Antwort ist, ein Meister ist nicht derjenige, der etwas lehrt, sondern derjenige, der den Schüler dazu inspiriert, das Beste von sich zu geben, um herauszufinden, was er schon weiß. Ich hatte das Gefühl, dass Athena diese Erfahrung schon gemacht hatte, obwohl sie noch sehr jung war. Da die Schrift die Persönlichkeit eines Menschen offenbart, bemerkte ich, dass sie sich geliebt fühlte. Nicht nur von ihrem Sohn, sondern von ihrer Familie und möglicherweise von einem Mann. Ich fand heraus, dass sie geheimnisvolle Gaben hatte, diese aber verbergen wollte. Denn diese Gaben konnten eine Begegnung mit Gott herbeiführen, aber auch ihr Verderben bedeuten. Ich beschränkte mich nicht darauf, ihr nur die Technik zu zeigen, sondern ihr auch die Philosophie der Kalligraphen zu vermitteln. Die Feder, mit der sie jetzt schreiben, ist nur ein Werkzeug. Sie hat kein Bewusstsein. Sie folgt dem Willen dessen, der sie hält. Und darin ist sie dem ähnlich, was wir Leben nennen. Viele Menschen erfüllen auf dieser Welt nur eine Rolle, ohne zu wissen, dass eine unsichtbare Hand sie lenkt. In diesem Augenblick liegen in ihrer Hand, in der Feder, die jeden Buchstaben zeichnet, alle Absichten ihrer Seele. Versuchen Sie das zu begreifen. Ich begreife es. Denn ich sehe, dass es wichtig ist, eine bestimmte Anmut zu wahren, weil Sie von mir verlangen, dass ich mich zuerst in einer bestimmten Position hinsetze und das Material ehre, das ich benutze, und erst dann zu schreiben beginne. Selbstverständlich. In dem Maße, wie sie die Feder achtete, würde sie herausfinden, dass es notwendig war, gelassen zu sein und Anmut zu wahren, um schreiben zu lernen. Und die Gelassenheit kommt aus der Seele. Die Anmut ist nichts Oberflächliches, sondern ein Mittel, mit dem der Mensch das Leben und die Arbeit ehren kann. Lassen Sie sich daher nicht irritieren, wenn die Schrift auf Sie falsch oder künstlich wirkt. Sie ist echt, weil sie schwierig ist. Sie führt dazu, dass sowohl das Papier als auch die Feder stolz auf ihre Bemühungen sind. Das Papier hört auf, nur eine plane, farblose Oberfläche zu sein. Es erhält die Tiefe der Dinge, die dorthin gesetzt werden. Die Anmut ist die Haltung, die für eine vollkommene Schrift die angemessene ist. Das ist genauso wie im Leben. Wenn das Überflüssige abgestoßen wird, entdeckt der Mensch die Einfachheit und die Konzentration. Je einfacher und ernster die Haltung, desto schöner, auch wenn sie anfangs unbequem erscheint. Hin und wieder redete Athena mit mir über ihre Arbeit. Sie erzählte, dass sie von dem, was sie tat, begeistert sei und gerade ein Angebot von einem mächtigen Emir erhalten habe. Er war in die Bank gekommen, um den Direktor zu treffen, der ein Freund von ihm sei. Emire gehen nie in die Bank, um Geld abzuheben, dafür haben sie Angestellte. Und hatte in Athenas Beisein erwähnt, er suche jemanden, der sich um den Verkauf von Grundstücken kümmere. Ob sie interessiert sei. Ein einziges Mal nur erzählte sie mir von der Liebe zu einem Mann. Zwar versuchten jedes Mal einige der Touristen, die zum Abendessen kamen, sie irgendwie zu verführen, doch normalerweise kümmerte sich Athena nicht darum, bis eines Tages einer andeutete, ihren Freund zu kennen. Sie wurde blass und schaute sofort zu ihrem Sohn, der das Gespräch zum Glück nicht verfolgte. »Woher kennen Sie ihn?« »Ich habe nur gescherzt«, sagte der Mann, »ich wollte wissen, ob Sie noch frei sind.« Sie antwortete darauf nichts, aber ich begriff, dass der Mann in ihrem Leben nicht der Vater des Jungen war. Eines Tages kam sie früher als gewöhnlich. Sie sagte, sie habe die Arbeit in der Bank aufgegeben und damit angefangen, Grundstücke zu verkaufen. Bei dieser neuen Tätigkeit kann ich zwei Dinge miteinander verbinden, Bewegung und Ruhe, Freude und Konzentration. Sie ging zum Wagen und holte das Tonbandgerät. Von nun an tanzte Athena in der Wüste, bevor der Unterricht begann, während das Kind lachend um sie herumsprang. Wenn sie sich dann hinsetzte, um Kalligraphie zu üben, war ihre Hand sicherer als vorher. »Es gibt zwei Arten von Buchstaben«, erklärte ich. »Die einen sind perfekt, doch ohne Seele geschrieben. In diesem Fall hat sich der Kalligraph, obwohl er die Technik beherrscht, nur auf das Handwerkliche konzentriert und sich deshalb nicht weiterentwickelt. Er wiederholt sich immer wieder, kann deshalb nicht wachsen«, und eines Tages wird er das Schreiben lassen, weil er findet, dass es nur noch Routine ist. Die zweite Art von Buchstaben sind die, die mit technischem Können, aber auch mit der Seele geschrieben sind. Dazu muss die Intention des Schreibenden mit dem Wort übereinstimmen. In diesem Fall verlieren die traurigsten Verse ihren Schrecken und werden zu etwas Selbstverständlichem, das uns auf unserem Weg immer wieder begegnet. Wenn wir lange genug geübt haben, denken wir nicht mehr an die einzelnen Bewegungen. Sie werden zum Teil unseres Lebens. Um diesen Zustand zu erreichen, müssen wir allerdings üben, üben und nochmals üben und nochmals und nochmals. Irgendwann wird der Augenblick kommen, in dem sie nicht mehr über das nachdenken, was sie tun. Sie werden zum Buchstaben, zur Tinte, zum Papier, zum Wort. Dieser Augenblick kam fast ein Jahr später. Inzwischen war Athena in Dubai bereits bekannt, sie schickte Kunden zum Abendessen in mein Zelt. Durch diese erfuhr ich, dass sie als Immobilienmaklerin Erfolg hatte. Sie verkaufte Stücke der Wüste. Irgendwann erschien mit großem Gefolge der Emir persönlich bei mir. Ich erschrak, ich war nicht darauf vorbereitet. Aber er beruhigte mich und dankte mir für alles, was ich für seine Angestellte Athena tat. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch und führt ihre Fähigkeiten auf das zurück, was sie von ihnen lernt. Ich denke daran, Athena zur Teilhaberin zu machen. Vielleicht sollte ich meine anderen Verkäufer ebenfalls herschicken, damit sie Kalligraphie lernen, zumal Athena einen Monat lang Urlaub machen wird. »Das wird nichts ändern«, antwortete ich. »Kalligraphie ist nur eine von vielen Aufgaben, die Allah, gelobt sei sein Name, uns stellt. Die Kalligraphie lehrt uns Objektivität und Geduld, Respekt und Anmut, aber wir können das alles auch im Tanz lernen«, fuhr Athena fort, die zu uns getreten war. »Oder beim Grundstücke verkaufen«, meinte ich. Als der Emir mit seinem Gefolge gegangen war und Athenas Sohn sich in einer Ecke des Zeltes hingelegt hatte, da ihm die Augen vor Müdigkeit fast zufielen, holte ich das Schreibzeug und bat Athena, etwas zu schreiben. Mitten im Wort nahm ich ihr die Feder aus der Hand. Jetzt war der Augenblick gekommen, ihr zu sagen, was gesagt werden musste. Ich schlug ihr vor, ein paar Schritte hinaus in die Wüste zu tun. »Sie haben gelernt, was zu lernen war«, sagte ich. »Ihre Kalligraphie wird immer persönlicher, spontaner. Sie ist nicht nur eine Wiederholung der Schönheit, sondern eine persönliche, schöpferische Geste. Sie haben begriffen, was die großen Maler wissen. Um Regeln zu vergessen, muss man sie kennen und achten. Sie brauchen die Werkzeuge, die sie es gelehrt haben, nicht mehr. Sie brauchen kein Papier, keine Tinte, keine Feder mehr. Denn der Weg ist wichtiger als das, was sie dazu gebracht hat, ihn zu beschreiten. Sie haben mir erzählt, dass die Person, die ihnen das Tanzen beibrachte, sich die Musik nur im Kopf vorstellte und dennoch konnte er die Rhythmen exakt wiederholen. Ja, genau. Wären die Worte alle miteinander verbunden, würden sie keinen Sinn ergeben oder wären nur schwer begreiflich. Es muss Zwischenräume geben. Sie nickte zustimmend. Sie beherrschen die Worte, aber die leeren Stellen beherrschen sie noch nicht. Ihre Hand arbeitet makellos, solange sie konzentriert ist. Wenn sie aber von einem Wort zum nächsten springt, ist sie verloren. Woher wissen Sie das? Stimmt es? Ja, das stimmt. In Sekundenbruchteilen, bevor ich mich auf das nächste Wort konzentriere, verliere ich mich. Überfallen mich Gedanken, die ich nicht will. Und wissen Sie genau, was für Gedanken es sind? Athena wusste es, schwieg aber, bis wir zum Zelt zurückgekehrt waren und sie den schlafenden Sohn im Arm hielt. Tränen schimmerten in ihren Augen, obwohl sie sich zu beherrschen versuchte. Der Emir sagte, sie hätten jetzt Urlaub. Sie machte die Wagentür auf, steckte den Schlüssel ins Zündschloss und ließ den Motor an. Einige Augenblicke lang durchbrach einzig das Motorgeräusch die Stille der Wüste. »Ich weiß, was Sie sagen wollen«, sagte Athena schließlich. »Wenn ich schreibe, wenn ich tanze, werde ich von der Hand geführt, die alles geschaffen hat. Wenn ich den schlafenden Viorel betrachte, weiß ich, dass er weiß, dass er ein Kind meiner Liebe zu seinem Vater ist, auch wenn ich Viorels Vater seit mehr als einem Jahr nicht gesehen habe. Aber ich...« Sie schwieg. Die Stille war die leere Stelle zwischen den Worten. »Aber ich kenne die Hand nicht, die mich zum ersten Mal in den Schlaf gewiegt hat. Die Hand, die mich in das Buch dieser Welt geschrieben hat.« Ich nickte nur. »Finden Sie das wichtig?« »Nicht unbedingt. Aber in Ihrem Falle wird Ihre Kalligraphie nicht besser werden, solange Sie diese Hand nicht berührt haben. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, herauszufinden, wer sich nie die Mühe gemacht hat, mich zu lieben. Athena schloss die Wagentür, lächelte und fuhr los. Trotz ihrer Worte wusste ich, was ihr nächster Schritt sein würde. Hiran Ryan, Journalist. An jenem Tag im Jahr 1990 habe ich den ganzen Morgen lang nichts anderes getan, als aus dem Fenster im 6. Stock des Hotels auf das Regierungsgebäude gegenüber zu sehen. Auf seinem Dach war gerade die Landesfahne gehisst worden, und zwar genau an der Stelle, von der aus der größenwahnsinnige Diktator mit dem Hubschrauber geflohen war. Wenige Stunden später fand er den Tod, ausgerechnet durch jene, die er 22 Jahre lang unterdrückt hatte. Die Altstadt war von Ceausescu abgerissen worden, der plante, eine Hauptstadt zu bauen, die es mit Washington aufnehmen könnte. Bukarest war die Stadt, die von allen Städten der Welt am stärksten zerstört worden war, ohne dass ein Krieg oder eine Naturkatastrophe über sie hinweggegangen wäre. Am Tag meiner Ankunft hatte ich noch versucht, mit meinem Dolmetscher in den Straßen der Stadt spazieren zu gehen. Aber ich spürte nichts als Elend, Ratlosigkeit und das Gefühl, dass es weder eine Zukunft noch eine Vergangenheit noch eine Gegenwart gab. Die Menschen lebten wie außerhalb von Raum und Zeit und wussten nicht, was in ihrem Land und im Rest der Welt passierte. Als ich 10 Jahre später wieder nach Bukarest kam, hatte sich das Land aus der Asche erhoben und zeigte mir, dass der Mensch jede Schwierigkeit überwinden kann. Das rumänische Volk war ein Beispiel dafür. Doch an jenem grauen Morgen, an dem ich Athena kennenlernen sollte, wartete ich in der grauen Lobby eines traurigen Hotels. Und meine einzige Sorge war, ob der Dolmetscher einen Wagen und ausreichend Benzin aufgetrieben hatte, damit ich die Recherchen für meinen Dokumentarfilm für die BBC abschließen konnte. Er hätte längst da sein müssen, und mir kamen Zweifel. Würde ich nach England zurückfahren müssen, ohne mein Ziel erreicht zu haben? Ich hatte schon beträchtliche Summen für Auskünfte von Historikern, für die Ausarbeitung eines Drehbuchs, in Filmaufnahmen einiger Interviews investiert. Doch die BBC hatte noch, bevor es zu einem Vertrag kam, verlangt, dass ich zu Draculas Schloss, der Burg Bran, reiste und berichtete, in welchem Zustand sie sich befand. Die Reise kostete mehr, als ich erwartet hatte. Ich versuchte, meine Freundin anzurufen. Mir wurde gesagt, ich müsse mit einer Wartezeit von einer Stunde rechnen, bis ich eine Leitung bekäme. Ich verzichtete auf den Anruf. Mir fiel eine Gruppe von 3 Amerikanern auf, außerdem eine interessante Frau, die aber nicht von ihrer Modezeitschrift aufschaute, sowie eine sich laut unterhaltende Männerrunde, deren Sprache ich aber nicht identifizieren konnte. Ich wollte gerade zum 1000. Mal aufstehen und zur Eingangstür gehen, um nach dem Dolmetscher Ausschau zu halten, als sie hereinkam. Sie war Anfang 20. Sie setzte sich und bestellte auf Englisch ein Frühstück. Keiner der anwesenden Männer schien ihre Ankunft bemerkt zu haben. Nur die Frau mit der Modezeitschrift unterbrach ihre Lektüre. Es mag an meiner Nervosität oder an dem Ort gelegen haben, der mir allmählich Depressionen verursachte. Jedenfalls nahm ich all meinen Mut zusammen und ging zu ihr. Verzeihen Sie, normalerweise tue ich sowas nicht. Ich finde, dass das Frühstück die intimste Mahlzeit des Tages ist. Sie lächelte, stellte sich vor, und ich wurde sofort hellhörig. Es war so einfach gewesen. Womöglich war sie eine Prostituierte. Doch ihr Englisch war perfekt und sie war diskret gekleidet. Ich stellte keine weiteren Fragen und redete geradezu zwanghaft über mich. Gleichzeitig registrierte ich, dass die Frau am Nebentisch ihre Zeitschrift zur Seite gelegt hatte und unserer Unterhaltung folgte. Ich bin freier Produzent, ich arbeite für die BBC in London und versuche gerade nach Transsilvanien zu kommen. Ich sah, wie ihr Blick sich veränderte, um einen Dokumentarfilm über den Vampirmythos zu drehen. Ich wartete. Das Thema machte die Leute immer neugierig, sie aber verlor sofort das Interesse. »Man braucht nur den Bus zu nehmen«, meinte sie. »Allerdings glaube ich nicht, dass Sie dort finden werden, was Sie suchen. Wenn Sie mehr über Dracula wissen wollen, dann lesen Sie das Buch von Bram Stoker. Der Autor ist übrigens nie dort gewesen.« »Und Sie? Kennen Sie Transsilvanien?« »Ich weiß nicht.« Das war keine Antwort. Vielleicht gab es ja trotz ihres britischen Akzents ein Sprachproblem. Ich bin auch auf dem Weg dorthin, fuhr sie fort. Mit dem Bus, selbstverständlich. Ihrer Kleidung nach zu urteilen, war sie keine dieser Abenteurerinnen, die in der Welt herumreisen und die exotischsten Orte besuchen. Ich dachte wieder an meine Vermutung, sie könnte eine Prostituierte sein. Vielleicht versuchte sie, Kontakt aufzunehmen. Wie wäre es mit einer Mitfahrtgelegenheit? Ich habe meinen Fahrschein bereits gekauft. Ich ließ nicht locker, glaubte, die erste Ablehnung sei Teil des Spiels, doch sie lehnte wieder ab und meinte, dass sie die Reise allein machen müsse. Ich fragte, woher sie käme, und bemerkte ein längeres Zögern, ehe sie antwortete. »Aus Transsilvanien«, das sagte ich bereits. »Genau haben Sie das nicht gesagt, aber in diesem Fall könnten Sie mir vielleicht helfen, geeignete Drehorte für meinen Film zu finden und...« Etwas sagte mir, dass ich das Terrain noch etwas weiter sondieren sollte. Ich hatte immer noch die Vorstellung im Kopf, sie könnte eine Prostituierte sein, und es hätte mir gefallen, sehr gefallen, wenn sie mich begleitet hätte. Mit höflichen Worten lehnte sie mein Angebot ab. Jetzt mischte sich die Frau am Nebentisch ins Gespräch ein, als wollte sie die junge Frau schützen. Ich wurde offenbar als störend empfunden und beschloss daher, aufzustehen und zu gehen. Mein Dolmetscher kam kurz darauf. Ganz außer Atem meinte er, er habe alles Notwendige bekommen. Ich ging in mein Zimmer, nahm den bereits gepackten Koffer und setzte mich in einen klapprigen russischen Wagen. Wir fuhren über Boulevards, auf denen es fast keinen Verkehr gab. Und dabei merkte ich, dass ich neben meinem kleinen Fotoapparat, meinen Habseligkeiten, meinen Sorgen, Mineralwasserflaschen, Butterbroten, auch noch die Erinnerung an eine Frau im Gepäck hatte, die mir nicht mehr aus dem Sinn ging. Deirdre O'Neill, bekannt als Edda. Ich habe Athena das erste Mal in der Lobby eines Hotels in Bukarest gesehen. Damals dachte ich mir, ich weiß zwar nicht, was sie hier macht, aber wie auch immer, sie muss ihren Weg bis zum Ende gehen. Ich musste die letzten Worte laut gesagt haben, denn sie schaute mich verblüfft an. Wer sind Sie? Vielleicht möchten Sie ja eher wissen, was ich in diesem Land mache, das nach bleiernen Jahren wieder zum Leben erwacht. Genau, was machen Sie hier? Ich hätte sagen können, ich bin zur Beerdigung meines Meisters gekommen, da ich fand, dass er diese Ehrung verdient hatte. Aber es wäre nicht klug gewesen, darüber zu sprechen. Zwar hatte sie keinerlei Interesse am Vampirismus gezeigt, den der Mann an ihrem Tisch erwähnt hatte, aber beim Wort Meister würde sie vielleicht doch stutzen. Da mein Schwur mir verbietet zu lügen, antwortete ich mit einer Halbwahrheit. Ich wollte sehen, wo ein Schriftsteller namens Mircea Eliade, von dem Sie wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben, seine Jugend verlebt hat. Eliade, der einen großen Teil seines Lebens in Frankreich verbracht hat, war Spezialist für Mythen. Die junge Frau sah auf die Uhr und zeigte kein Interesse. Und mit Mythen meine ich nicht Vampire, sondern Menschen, die, sagen wir, dem Weg folgen, dem auch sie folgen. Sie wollte gerade ihre Tasse zum Mund führen, hielt aber inne. Sind Sie von der Regierung? Oder sind Sie jemand, den meine Eltern beauftragt haben, mir zu folgen? Mir kamen Zweifel, ob ich das Gespräch weiterführen sollte. Ihre feindselige Haltung war vollkommen übertrieben, doch ich konnte ihre Aura spüren, ihre Angst. Ich war wie sie gewesen, als ich in ihrem Alter war. Ich hatte wie sie innere und äußere Verletzungen, die mich dazu getrieben hatten, als Ärztin Menschen zu heilen, ihnen aber zugleich zu helfen, ihren spirituellen Weg zu finden. Ich wollte gerade sagen, ihre Verletzungen werden ihnen helfen, meine Zeitung nehmen und gehen. Hätte ich das getan, wäre Athenas Weg möglicherweise ganz anders verlaufen. Sie würde heute noch mit dem Mann zusammenleben, den sie liebte, sich um ihren Sohn kümmern, vielleicht sogar die Besitzerin einer Immobilienfirma sein. Sie besaß alle, wirklich alle Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. Sie hatte genug gelitten, um ihre bitteren Erfahrungen zu ihren Gunsten zu nutzen, und es war nur eine Frage der Zeit, bis es ihr gelingen würde, ihre Unruhe zu verlieren und voranzuschreiten. Doch was brachte mich dazu, das Gespräch weiterzuführen? Die Antwort ist sehr einfach. Neugier. Ich war von dieser starken Aura in der kalten Hotellobby fasziniert. Ich fuhr fort, Mircea Eliade hat Bücher mit seltsamen Titeln geschrieben, Hexerei und kulturelle Strömungen beispielsweise, oder Das Heilige und das Profane. Mein Meister, ich sagte das aus Versehen, aber sie hatte es entweder nicht gehört oder tat so, als hätte sie es nicht bemerkt, liebte dessen Arbeit sehr. Und meine Intuition sagt mir, dass sie sich für diese Themen interessieren. Sie sah wieder auf die Uhr. »Ich bin auf dem Weg nach Sibiu«, sagte die junge Frau. »Mein Bus fährt in einer Stunde. Ich werde meine Mutter suchen, wenn es das ist, was Sie wissen wollen. Und falls es Sie interessiert, ich arbeite als Immobilienmaklerin im Nahen Osten und habe einen fast 4-jährigen Sohn. Meine Eltern leben in London, meine Adoptiveltern allerdings, denn ich wurde als kleines Kind weggegeben. Das wollten Sie doch wissen, oder?« Ihre Intuition war wirklich hochentwickelt. Sie hatte sich unbewusst in mich hineinversetzt. »Ja, das wollte ich wissen. Mussten Sie von so weit her kommen, um über einen Schriftsteller zu forschen? Gibt es dort, wo Sie leben, keine Bibliotheken?« Die junge Frau erhob sich. Ich glaube, sie ahnte, worauf ich hinaus wollte. Ich konnte sehen, wie ihre Aura heller strahlte. Eine Aura kann ich nur wahrnehmen, wenn ich in der Nähe von jemandem bin, der mir sehr ähnlich ist. »Hätten Sie Lust, mich zum Bahnhof zu begleiten?«, fragte sie. Das hatte ich tatsächlich. Mein Flug würde erst am späten Abend gehen, und ein ganzer langer Tag lag vor mir. Zudem wollte ich mich gern weiter mit ihr unterhalten. Sie ging hinauf in ihr Zimmer und kehrte mit ihren Koffern und vielen Fragen zurück. Kaum hatten wir das Hotel verlassen, begann sie das Gespräch. »Ich habe ein paar Fragen an Sie. Vielleicht werde ich Sie in diesem Leben nie wiedersehen, daher möchte ich Sie bitten, mir ganz direkt zu antworten.« Ich nickte. »Sie haben all diese Bücher gelesen. Glauben Sie, dass Tanz uns in Trance versetzen und uns ein Licht sehen machen kann? Und dass wir mit diesem Licht nichts anfangen können, es sei denn, wir sind entweder zutiefst zufrieden oder tief traurig?« Die richtige Frage. Zweifellos, aber nicht nur der Tanz. Alles, auf das wir uns konzentrieren können und was uns erlaubt, den Körper vom Geist zu trennen, wie Yoga oder Beten oder die Meditation der Buddhisten. Oder die Kalligraphie. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht, aber das ist durchaus möglich. In diesen Augenblicken lässt der Körper die Seele frei. Sie steigt in den Himmel hinauf oder in die Hölle hinab. An beiden Orten lernt sie, was sie braucht, um entweder ihren Nächsten zu heilen oder ihn zu zerstören. Aber mich interessieren diese individuellen Wege nicht mehr. Meiner Tradition zufolge brauche ich die Hilfe von... Hören Sie mir überhaupt zu? Nein. Sie war mitten auf der Straße stehen geblieben und schaute auf ein Mädchen, das verlassen wirkte. Sofort griff sie in ihre Tasche. »Tun Sie das nicht«, sagte ich. »Schauen Sie auf die andere Straßenseite. Dort steht eine Frau mit bösem Blick. Sie hat dieses Kind dorthin gestellt, damit es...« »Das ist mir egal.« Die junge Frau holte ein paar Münzen aus der Tasche. Ich hielt ihre Hand fest. »Lassen Sie uns das Mädchen zum Essen einladen. Das ist nützlicher.« Ich lud das Kind ein, mit zu einem Imbiss zu kommen. Dort kaufte ich ihm ein Sandwich und gab es ihm. Das Mädchen lächelte und bedankte sich. Die Augen der Frau auf der anderen Straßenseite schienen vor Hass zu funkeln. Doch die grauen Augen der jungen Frau, die neben mir ging, verrieten Bewunderung für das, was ich eben getan hatte. »Was haben Sie gerade gesagt?« »Das ist nicht weiter wichtig.« »Wissen Sie übrigens, was vor ein paar Minuten passiert ist?« »Sie sind in die gleiche Trance gefallen, die der Tanz hervorruft.« »Sie irren sich.« »Ich irre mich keineswegs.« »Etwas hat Ihr Unterbewusstsein berührt.« »Vielleicht haben Sie sich selber gesehen. Wären Sie nicht adoptiert worden, hätten Sie auf dieser Straße gebettelt.« In diesem Augenblick hat Ihr Gehirn nicht mehr reagiert. Ihr Geist ist aus Ihnen herausgetreten und ist in die Hölle gereist, ist dort den Dämonen Ihrer Vergangenheit begegnet. Deshalb haben Sie die Frau auf der anderen Straßenseite nicht bemerkt. Sie waren in Trance, in einer spontanen Trance, die sie dazu trieb, etwas zu tun, was theoretisch gut, aber praktisch unnütz gewesen wäre. Als befänden sie sich in einem der weißen Zwischenräume zwischen den Buchstaben. In dem Augenblick, in dem ein Ton verklingt und der nächste noch nicht begonnen hat. Genau. Aber eine derartige Trance kann gefährlich sein. Ich hätte beinahe gesagt, diese Art von Trance wird von Angst hervorgerufen. Sie lähmt den Menschen, nimmt ihm seine Reaktionsfähigkeit. Der Körper antwortet nicht, seine Seele ist nicht mehr da. Sie waren voller Schrecken angesichts all dessen, was hätte geschehen können, hätte das Schicksal ihnen nicht ihre Eltern geschenkt. Aber sie hatte derweil die Koffer abgestellt und schaute mir ins Gesicht. »Wer sind Sie? Warum sagen Sie mir das alles?« »Mein bürgerlicher Name ist Deirdre O'Neill. Angenehm. Und wie heißen Sie?« »Athena. Aber in meinem Pass steht Shireen Khalil.« »Wer hat Ihnen diesen Namen gegeben?« »Niemand, der wichtig wäre. Aber ich habe nicht nach Ihrem Namen gefragt, ich habe gefragt, wer Sie sind. Ich hätte auch gern gewusst, warum Sie mich angesprochen haben und warum ich ebenfalls den Wunsch verspürt habe, mit Ihnen zu reden. Liegt es daran, dass wir beide die einzigen Frauen in der Hotellobby waren? Ich glaube nicht. Sie sagen mir Dinge, die in meinem Leben einen Sinn ergeben.« Sie nahm wieder ihre Koffer und wir gingen weiter Richtung Bahnhof. »Ich habe auch einen zweiten Namen. Edda. Aber er wurde nicht zufällig gewählt. Ebenso wenig, wie ich glaube, dass uns der Zufall zusammengeführt hat.« Vor uns lag der Eingang zum Bahnhof mit seinem regen Treiben. Militärs in Uniform, Bauern, hübsche Frauen, die aber gekleidet waren wie vor 50 Jahren, strömten heraus und hinein. »Wenn uns nicht der Zufall zusammengeführt hat, was dann?« Bis zur Abfahrt ihres Busses war es noch eine halbe Stunde, und ich hätte antworten können: »Die große Mutter.« Es gibt einige auserwählte Menschen, von denen ein ganz besonderes Leuchten ausgeht. Es ist ihnen bestimmt, einander zu begegnen. Sie, Shireen oder Athena, gehören dazu, allerdings müssen sie noch viel an sich arbeiten, bis sie die Energie, die ihnen gegeben wurde, für sich nutzen können. Ich hätte ihr erklären können, dass sie den klassischen Weg einer Hexe ging, deren Suche nach der höheren oder der niederen Welt durch das bestimmt wird, was ihre Persönlichkeit ausmacht. Am Ende aber zerstört sie fast immer ihr eigenes Leben. Sie dient, gibt Energie weiter, bekommt aber keine zurück. Ich hätte ihr erklären können, dass die Wege zwar ganz persönlich sind, es aber immer eine Wegstrecke gibt, in der Menschen sich zusammentun, zusammen feiern, ihre Schwierigkeiten besprechen und sich auf die Wiedergeburt der großen Mutter vorbereiten. Dass die Verbindung mit dem göttlichen Licht die größte Wirklichkeit ist, die ein Mensch je erfahren kann. Und dass diese Verbindung dennoch der Tradition zufolge, der ich angehöre, nie ganz allein gelebt werden darf, weil es Jahre, Jahrhunderte der Verfolgung gab, die uns viel gelehrt haben. »Wir könnten, bis der Bus abfährt, noch einen Kaffee zusammen trinken.« »Nein, das wollte ich nicht. Ich würde am Ende Dinge sagen, die zu diesem Zeitpunkt falsch verstanden werden würden.« Ich reichte ihr meine Visitenkarte und bat sie um ihre. Sie gab mir eine Adresse in Dubai. Jetzt wusste sie, wo sie mich finden konnte. Und wenn es vorherbestimmt war, würden wir uns wiedersehen. Man muss dem Schicksal Gelegenheit geben, in unser Leben einzugreifen und zu entscheiden, was für alle das Beste ist. Liliana, Schneiderin, Alter und Nachname unbekannt. Der einzige Stammesbrauch, den ich nicht befolgt habe, war, dass ich, als mein Kind geboren wurde, nicht meinen Mann an meiner Seite hatte. Aber die Hebammen sind gekommen, obwohl sie wussten, dass ich mit einem Gajo, einem Fremden, geschlafen hatte. Sie lösten mein Haar, trennten die Nabelschnur durch, gaben mir das Kind. In diesem Augenblick sollte, so verlangte es die Tradition, das Kind in ein Kleidungsstück seines Vaters gewickelt werden. Er hatte ein Tuch zurückgelassen, das mich an seinen Duft erinnerte, und in das ich hin und wieder die Nase steckte, um ihn bei mir zu fühlen. Jetzt würde ich den Duft aber für immer verlieren. Ich wickelte meine Tochter in das Tuch und legte sie auf den Boden, damit sie die Energie der Erde empfing. Ich saß bei ihr und wusste nicht, was ich fühlen, was ich denken sollte. Mein Entschluss war bereits gefasst. Die Hebammen sagten, ich müsse einen Namen für sie wählen, ihn aber niemandem sagen. Er dürfe erst ausgesprochen werden, nachdem sie getauft war. Sie gaben mir geweihtes Öl und die Amulette, die ich ihr 2 Wochen später um den Hals binden sollte. Eine der Hebammen sagte, ich solle mir keine Sorgen machen, der ganze Stamm sei für mein Kind verantwortlich. Und ich müsse mich nur an die Kritik der anderen gewöhnen, sie würden schon irgendwann wieder damit aufhören. Eine Woche später bin ich direkt nach Sonnenaufgang zu einem Adoptionszentrum in Sibiu gegangen, um meine Tochter dort auf die Schwelle zu legen. In der Hoffnung, eine barmherzige Hand werde sie dort aufsammeln. Als ich es gerade tun wollte, packte mich eine Krankenschwester am Arm und zog mich hinein. Sie beschimpfte mich, sagte mir, es würde immer jemand aufpassen, ob eine wie ich käme. Ich könne meiner Verantwortung, ein Kind auf die Welt gebracht zu haben, nicht so einfach entfliehen. Selbstverständlich war von einer Zigeunerin nichts anderes zu erwarten. Sie zwang mich, eine Karteikarte mit allen Angaben auszufüllen. Und da ich nicht schreiben konnte, sagte sie noch einmal, selbstverständlich war von einer Zigeunerin nichts anderes zu erwarten. Und versuch bloß nicht, falsche Angaben zu machen. Du kommst sonst ins Gefängnis. Aus Angst habe ich am Ende die Wahrheit erzählt. Ich schaute meine Tochter ein letztes Mal an und brachte nur heraus, Mädchen ohne Namen, mögest du Liebe, sehr viel Liebe in deinem Leben finden. Ich verließ das Waisenhaus und ging viele Stunden lang durch den Wald. Ich erinnerte mich dabei an die Nächte meiner Schwangerschaft, in denen ich das Kind und den Mann, der es in meinen Leib gepflanzt hatte, liebte und hasste. Wie jede Frau hatte ich immer davon geträumt, meinem Märchenprinzen zu begegnen, zu heiraten, mein Haus mit Kindern zu füllen, für meine Familie zu sorgen. Wie viele Frauen verliebte ich mich schließlich in einen Mann, der mir das nicht geben konnte, aber mit dem ich unvergessliche Augenblicke erlebte. Augenblicke, die ich dem Kind nicht würde verständlich machen können. Es würde immer innerhalb des Stammes stigmatisiert bleiben, eine Gajo und ein Mädchen ohne Vater. Ich hätte es ertragen, aber ich wollte nicht, dass sie das gleiche Leid erfuhr, das ich erfahren hatte, seit ich wusste, dass ich schwanger war. Ich hatte geweint und mich selber bis aufs Blut gekratzt, weil ich dachte, dass der Schmerz mich vielleicht ins Leben zurückbrächte, mich weniger grübeln und mich die Verachtung des Stammes aushalten ließe. Jemand würde sich um mein kleines Mädchen kümmern, und ich würde in der Hoffnung weiterleben, es einmal wiederzusehen, wenn es erwachsen war. Ich setzte mich neben einen Baum auf den Boden und klammerte mich an den Stamm. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Doch als meine Tränen und das Blut meiner Wunde seine Borke berührten, ergriff mich eine eigenartige Ruhe. Mir war, als hörte ich eine Stimme, die mir sagte, dass ich mich nicht sorgen solle, dass mein Blut und meine Tränen mein Kind geläutert und mein eigenes Leid gelindert hätten. Seither erinnere ich mich immer an diese Stimme, wenn ich verzweifle, und werde wieder ruhig. Daher war ich nicht überrascht, als ich mein Kind mit dem Rombaro unseres Stammes kommen sah, der um einen Kaffee oder sonst etwas zu trinken bat, vielsagend lächelte und gleich wieder ging. Die Stimme hatte mir auch gesagt, mein Kind werde eines Tages wiederkommen. Und da stand sie vor mir. Ich sehe es jetzt, als würde es in diesem Augenblick geschehen. Sie ist hübsch, sieht ihrem Vater ähnlich. Ich weiß nicht, was sie für mich empfindet. Vielleicht Hass, weil ich sie einst verlassen habe. Es bringt nichts zu erklären, warum ich es getan habe. Niemand auf der Welt würde es verstehen. Wir schauen einander eine Ewigkeit lang wortlos an. Ohne zu lächeln, ohne zu weinen, einfach so. Ich spüre, wie ich von Liebe erfüllt werde und weiß doch nicht, ob sie wissen will, was ich fühle. Hast du Hunger? Möchtest du etwas essen? Sie nickt. Du sprichst ja Englisch? Ich will schon sagen, das war dein Vater, halte mich aber zurück. Wir treten in das kleine Zimmer, in dem ich lebe, das zugleich Wohn-, Schlafzimmer, Küche und Nähstube ist. Sie schaut sich entsetzt um. Doch ich tue so, als bemerke ich es nicht. Ich gehe zum Herd, komme mit 2 Tellern dicker Gemüsesuppe wieder zurück. Wir essen schweigend, und während die Zeit vergeht, kommt mir alles vertraut vor. Ich sitze da mit meiner Tochter. Sie ist durch die Welt gewandert und ist nun zurückgekommen. Anschließend mache ich einen starken Kaffee, und als ich gerade Zucker hineintun will, sagt sie: Ohne Zucker, bitte. Sie deutet auf ein Bild an der Wand. Wer ist diese Heilige? Die heilige Sarah, die Schutzpatronin der Zigeuner. Ich hätte so gern ihre Kirche in Frankreich besucht, aber wir dürfen hier nicht weg, ich würde keinen Pass bekommen, keine Erlaubnis. Fast hätte ich gesagt, selbst wenn ich einen Pass bekommen könnte, hätte ich kein Geld um. Doch ich breche den Satz ab. Sie könnte glauben, ich wolle etwas von ihr erbitten. Und meine Arbeit lässt mir keine Zeit. Wieder Schweigen. Sie zündet eine Zigarette an, trinkt ihren Kaffee. Ihr Blick drückt nichts aus, kein Gefühl. Hast du geglaubt, dass du mich eines Tages wiedersehen würdest? Ich sage ja. Als die junge Frau ihre Zigarette aufgeraucht hat, nehme ich sie bei der Hand und führe sie ins Schlafzimmer. Sie legt sich hin und schließt die Augen. Ich weiß nicht, wie lange sie geschlafen hat. Ich habe sie angeschaut und dabei an nichts gedacht. Und die Stimme, die ich einst im Wald gehört hatte, sagte mir, dass alles gut sei, dass ich mir keine Sorgen machen solle. Dass die Veränderungen, die das Schicksal den Menschen bringt, von Nutzen sein können, sofern wir sie zu entschlüsseln vermögen. Ich weiß nicht, wer sie aus dem Waisenhaus geholt und aufgezogen und zu der unabhängigen Frau gemacht hat, die sie zu sein scheint. Ich sprach ein Gebet für diese Familie, die dafür gesorgt hatte, dass meine Tochter überlebt und ein besseres Leben hatte als ich. Während ich betete, überkam mich Eifersucht, Verzweiflung, Reue, und ich hörte auf, mit der heiligen Sarah zu sprechen. War es gut, dass meine Tochter zurückgekommen war? Dort auf meinem Bett lag alles, was ich verloren hatte und niemals wieder zurückerlangen würde. Dort lag meine Tochter, das Ergebnis meiner Liebe. Ich war unwissend, und zugleich wurde mir alles offenbart. Ich durchlebte noch einmal die Augenblicke, in denen ich an Selbstmord gedacht, eine Abtreibung erwogen, mir vorgestellt hatte, diesen Winkel der Welt zu verlassen und zu Fuß dorthin zu gehen, wohin meine Füße mich tragen würden. Ich durchlebte noch einmal den Augenblick, in dem ich mein Blut und meine Tränen am Baum gesehen hatte, das Gespräch mit der Natur, das seither immer intensiver geworden war und niemals aufgehört hatte, wovon aber wenige aus meinem Stamm wussten. Mein Beschützer, der mich fand, als ich durch den Wald irrte, verstand das alles. Das Licht ist unbeständig. Der Wind bringt es zum Erlöschen, der Blitz entzündet es, es ist nicht immer da, aber es lohnt sich, darum zu kämpfen, hatte er gesagt. Er war der Einzige, der mich akzeptierte und den Stamm davon überzeugte, dass ich weiterhin Teil ihrer Welt sein durfte. Der Einzige, der genügend moralische Autorität besaß, um zu verhindern, dass ich verstoßen wurde. Und der Einzige, der leider meine Tochter nicht kennenlernen würde, weil er gestorben ist. Ich habe um ihn geweint, während meine Tochter reglos auf meinem armseligen Bett lag, sie, die alle Bequemlichkeiten der Welt gewohnt sein dürfte. All die 1000 Fragen waren wieder da. Wer waren ihre Adoptiveltern? Wo lebte sie? Hatte sie studiert? Liebte sie jemanden? Was waren ihre Pläne? Nicht ich war durch die Welt gereist, um sie zu finden, sondern sie. Daher stand es mir nicht zu, ihr Fragen zu stellen, sondern nur, ihre Fragen zu beantworten. Sie öffnet die Augen. Ich überlege noch, ob ich ihr Haar berühren, ihr die Zärtlichkeit geben soll, die sich in all diesen Jahren in mir angesammelt hat. Doch da ich nicht weiß, wie sie reagieren wird, lasse ich es bleiben. Eine Frage kann ich allerdings nicht zurückhalten. Bist du hierher gekommen, um zu erfahren, aus welchem Grund? Nein. Ich will nicht wissen, warum eine Mutter ihre Tochter verlässt. Es gibt nichts, was das rechtfertigen könnte. Ihre Worte schneiden mir ins Herz. Aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wer bin ich? Welches Blut fließt in meinen Adern? Gestern, nachdem ich erfahren habe, dass ich dich treffen könnte, habe ich panische Angst bekommen. Wo soll ich anfangen? Du kannst doch sicher wie alle Zigeunerinnen die Zukunft aus den Karten lesen, nicht wahr? Das stimmt nicht. Das machen wir nur mit den Gadje, den Fremden, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir lesen niemals aus den Karten oder aus der Hand, um die Zukunft zu sehen, wenn es um jemanden aus unserem Stamm geht. Und du, ich gehöre zum Stamm. Auch wenn die Frau, die mich zur Welt brachte, mich weit weggeschickt hat. Ja. Was mache ich dann aber noch hier? Ich habe dein Gesicht gesehen, ich könnte wieder nach London zurückkehren. Außerdem ist mein Urlaub bald zu Ende. Möchtest du nicht wissen, wer dein Vater ist? Das interessiert mich überhaupt nicht. Und plötzlich wird mir klar, wie ich ihr helfen kann. Es ist, als würde ich mit einer fremden Stimme sprechen. Verstehe besser, welches Blut in deinen Adern fließt und in deinem Herzen. Mein Meister spricht aus mir. Sie schließt die Augen wieder und schläft dann ununterbrochen fast 12 Stunden lang. Am nächsten Morgen will ich sie in die Umgebung von Sibiu führen, wo ein Freilichtmuseum mit Häusern aus der ganzen Region gebaut worden ist. Das erste Mal habe ich die Freude, ihr Frühstück zuzubereiten. Sie ist ausgeruhter, weniger angespannt und fragt mich über die Zigeunerkultur aus, will aber nichts über mich wissen. Sie erzählt auch etwas von sich, und ich erfahre, dass ich Großmutter bin. Sie sagt weder etwas über den Vater ihres Sohnes noch über ihre Adoptiveltern. Sie erzählt, dass sie an einem Ort, der sehr weit von hier entfernt liegt, Grundstücke verkauft und bald wieder an ihre Arbeit zurück muss. Ich biete ihr an, ihr beizubringen, wie man Amulette zum Schutz gegen das Böse macht. Doch sie zeigt kein Interesse. Doch als ich ihr von Heilkräutern erzähle, bittet sie mich, ihr zu zeigen, wie man sie erkennt. In der Parkanlage, in der wir spazieren gehen, versuche ich, ihr all mein Wissen weiterzugeben, obwohl ich sicher bin, dass sie es vergessen wird, sobald sie in ihre Heimatstadt zurückkehrt, die, wie ich inzwischen weiß, London ist. Wir besitzen die Erde nicht. Sie besitzt uns. Da wir früher unablässig reisten, gehörten wir allem, was uns umgab, und damit gehörte es zu uns, die Pflanzen, das Wasser, die Landschaften, durch die wir kamen. Unsere Gesetze waren die Gesetze der Natur. Die Stärksten überleben, und wir, die Schwachen, die ewig Verbannten, haben gelernt, unsere Kräfte zu verbergen, sie nur einzusetzen, wenn es unumgänglich ist. Wir glauben, dass Gott das Universum geschaffen hat. Gott ist das Universum. Wir sind in ihm. Er ist in uns. Obwohl … Ich breche ab. Doch dann fahre ich fort, denn dies ist eine Möglichkeit, meinem Beschützer Ehre zu erweisen. Obwohl wir ihn, meiner Meinung nach, Göttin, Mutter nennen sollten. Mit Mutter meine ich nicht eine leibliche Mutter, sondern die Mutter, die in uns ist und uns schützt, wenn wir in Gefahr sind. Sie wird immer mit uns sein, wenn wir unsere täglichen Aufgaben freudig und mit Liebe erledigen. All diese Arbeit ist für uns keine Qual, sondern unsere Art, die Schöpfung zu preisen. Athena, so nennt sich meine Tochter, wendet den Blick zu ein paar Häusern. Was ist das? Eine Kirche? Die mit ihr verbrachten Stunden hatten mich stark gemacht. Ich frage sie, ob sie das Thema wechseln will. Sie überlegt einen Augenblick, bevor sie antwortet. Ich möchte alles hören, was du mir zu sagen hast. Obwohl das, was du gerade gesagt hast, nicht zu dem passt, was ich über die Tradition der Zigeuner gelesen habe, bevor ich hierher gekommen bin. Mein Beschützer hat es mich gelehrt. Denn er wusste Dinge, die die Zigeuner nicht wissen. Und je mehr ich von ihm gelernt habe, umso stärker wurde ich mir der Kraft der Mutter bewusst. Ausgerechnet ich, die ich das Muttersein abgelehnt habe. Ich packte die Zweige eines kleinen Busches. Wenn dein Sohn einmal Fieber hat, setze ihn neben eine junge Pflanze und schüttle deren Blätter. Das Fieber wird auf die Pflanze übergehen. Falls du unter Angstgefühlen leidest, tu das Gleiche. Ich würde gern mehr über deinen Beschützer erfahren. Er hat mir gesagt, dass die Schöpfung am Anfang sehr einsam war. Darauf schuf sich die Göttin jemanden, mit dem sie reden konnte. Beide schufen in einem Liebesakt ein drittes Wesen, und fortan vermehrten sich diese Wesen tausend, millionenfach. Du hast mich nach der Kirche gefragt, die wir gerade gesehen haben. Ich weiß nichts über ihre Geschichte, und sie interessiert mich auch nicht. Mein Tempel ist die Natur, der Himmel, das Wasser des Sees und des Baches, der ihn nährt. Mein Volk sind die Menschen, die diese Vorstellung mit mir teilen, und nicht jene, mit denen mich Blutsbande verbinden. Meine Andacht besteht darin, mit diesen Menschen zusammen zu sein, alles, was mich umgibt, zu feiern. Wann musst du wieder gehen? Vielleicht schon morgen. Wenn ich dir nicht zur Last falle, würde ich gern heute noch bleiben. Ein weiterer Stich in mein Herz. Aber ich darf nichts sagen. Bleib, solange du willst. Ich möchte nur wissen, ob du mit den anderen deine Heimkehr feiern möchtest. Wenn du willst, kann ich das heute Abend arrangieren. Sie sagt nichts, und ich deute das als Ja. Wir machen uns auf den Heimweg, ich mache ihr wieder etwas zu essen. Sie sagt, sie muss ins Hotel in Sibiu fahren, um etwas zum Anziehen zu holen, und als sie wiederkommt, habe ich schon alles organisiert. Wir, meine Tochter, meine Leute und ich, begeben uns zu einem Hügel im Süden der Stadt und setzen uns um ein Feuer. Wir machen Musik, singen, tanzen, erzählen Geschichten. Sie sieht allem zu, beteiligt sich aber nicht, obwohl der Rombaro gesagt hat, dass sie eine ausgezeichnete Tänzerin sei. Zum ersten Mal seit all diesen Jahren bin ich fröhlich. Denn es ist mir gelungen, für meine Tochter eine Versammlung meiner Leute zu arrangieren und mit ihr das Wunder zu feiern, dass wir beide am Leben, gesund und in der Liebe der großen Mutter geborgen sind. Am Ende sagt sie, dass sie diese Nacht im Hotel schlafen wird. Ich frage, ob das ein Abschied sei. Sie sagt nein, sie wird morgen wiederkommen. Eine Woche verehren meine Tochter und ich allabendlich gemeinsam das Universum. An einem dieser Abende bringt sie einen Freund mit, erklärt aber ausdrücklich, dass er weder ihr Geliebter noch der Vater ihres Sohnes sei. Der Mann, der etwa 10 Jahre älter ist als sie, fragt, wen wir in unseren Ritualen verehren. Ich erkläre ihm, dass jemanden verehren, meinem Beschützer zufolge bedeutet, ihn außerhalb unserer Welt zu stellen. Wir verehren nichts, sind nur eins mit der Schöpfung. Aber sie beten doch. Ich persönlich bete zur heiligen Sara, aber wir hier sind Teil des Ganzen. Wir feiern, anstatt zu beten. Athena ist sicher stolz auf meine Antwort, sage ich mir. Tatsächlich aber habe ich nur die Worte meines Beschützers wiederholt. Und warum tut ihr es gemeinsam? Man kann doch unsere Verbindung mit dem Universum auch allein feiern. Weil die anderen ich sind und ich die anderen bin. In diesem Augenblick schaut mich Athena an und ich spüre, dass diesmal ich ihr einen Stich ins Herz versetze. Ich reise morgen ab, sagt sie. Komm und verabschiede dich von deiner Mutter, bevor du abreist. Sie umarmt mich lange. Dann rückt sie den Schleier zurecht, mit dem ich mein Haar bedecke. Obwohl ich keinen Ehemann habe, verlangt der Brauch der Zigeuner, dass ich ihn trage, da ich keine Jungfrau mehr bin. Was wird die Zukunft für mich bereithalten, außer der Abreise eines Menschen, den ich immer aus der Ferne geliebt und gefürchtet habe? Ich bin alle, und alle sind ich und meine Einsamkeit. Am nächsten Tag erscheint Athena mit einem Blumenstrauß, stellt ihn in mein Zimmer und meint, ich müsse eine Brille tragen, da meine Augen von der Näharbeit immer schwächer würden. Athena fragt, ob sie und die Freunde, mit denen sie gefeiert hat, am Ende nicht Probleme mit dem Stamm bekämen. Ich sage nein, mein Beschützer sei ein sehr geachteter Mann gewesen, der viel gelernt habe, was wir nicht wissen, und Schüler auf der ganzen Welt hat. Und ich erzähle ihr, dass er kurz vor ihrer Ankunft verstorben ist. Seine Beerdigung war einfach. Sie fand in einem Wald ganz hier in der Nähe statt. Aber es sind Menschen aus der ganzen Welt gekommen, um daran teilzunehmen. War unter diesen Menschen auch eine etwa 35-jährige schwarzhaarige Frau? Ich kann mich nicht genau erinnern, aber es ist schon möglich. Warum möchtest du das wissen? Ich habe im Hotel in Bukarest eine Frau getroffen, die mir erzählt hat, sie habe an der Beerdigung eines Freundes teilgenommen. Ich glaube, sie sagte so etwas wie »Mein Meister«. Athena bittet mich, ihr noch mehr über die Zigeuner zu erzählen, aber ich weiß nicht viel mehr, vor allem weil wir unsere Geschichte kaum kennen, von unseren Bräuchen und Traditionen einmal abgesehen. Ich schlage vor, sie solle nach Frankreich gehen und in meinem Namen, der heiligen Sarah, im kleinen Ort Les Saintes Marie de la Mer einen Umhang bringen. Ich bin hierher gekommen, weil etwas in meinem Leben gefehlt hat. Ich musste unbedingt die leeren Stellen in mir füllen und hatte geglaubt, es würde reichen, nur dein Gesicht zu sehen. Doch das reichte nicht. Ich musste auch herausfinden, ob ich geliebt worden bin. Du wirst geliebt. Ich mache eine lange Pause. Endlich habe ich aussprechen können, was ich ihr sagen wollte, seit ich sie hatte gehen lassen. Um zu verhindern, dass die Rührung sie überkommt, fahre ich fort. Ich möchte dich um etwas bitten, was du willst. Ich möchte um Vergebung bitten. Sie beißt sich auf die Lippen. Ich war immer sehr unruhig. Ich arbeite viel, kümmere mich intensiv um meinen Sohn, tanze wie eine Wahnsinnige, habe Kalligraphie gelernt, besuche Kurse für Verkaufsförderung, lese ein Buch nach dem anderen. Alles, um jene Augenblicke zu vermeiden, in denen nichts passiert. Denn diese leeren Stellen haben mir immer das Gefühl absoluter Leere gegeben, in dem es nicht das geringste bisschen Liebe gibt. Meine Eltern haben immer alles für mich getan, aber ich glaube, ich enttäusche sie ständig. Doch hier, in der Zeit, die wir zusammen verbracht haben, in den Augenblicken, in denen ich mit dir die große Mutter verehrt habe, habe ich erlebt, wie diese leeren Stellen sich allmählich gefüllt haben, zu Pausen wurden. Zu dem Augenblick, in dem der Mann die Hand von der Trommel hebt, bevor er diese wieder kräftig schlägt. Ich glaube, ich kann jetzt gehen. Ich will damit nicht sagen, dass ich nun ruhiger geworden bin, denn mein Leben braucht den Rhythmus, an den ich mich gewöhnt habe. Aber ich gehe ohne Bitterkeit. Ich muss jetzt gehen. Der Freund, den du neulich kennengelernt hast, wird mich begleiten. Er scheint ein guter Mann zu sein. Du sprichst wie eine Mutter. Ich bin deine Mutter. Und ich bin deine Tochter. Sie umarmt mich, diesmal mit Tränen in den Augen. Ich streiche ihr übers Haar, während ich sie in den Armen halte, wie ich es mir immer erträumt habe, seit das Schicksal oder meine Angst uns einst getrennt hat. Ich bitte sie, auf sich aufzupassen, und sie sagt, sie habe viel gelernt. Du wirst noch viel mehr lernen, denn obwohl wir alle heute an unsere Häuser, Städte, Arbeitsplätze gebunden sind, hast du noch die Zeit der Reisen im Blut und das, was uns die große Mutter auf unseren Wegen gelehrt hat, damit wir überleben konnten. Lerne weiter. aber lerne immer mit Menschen an deiner Seite. Bleibe auf dieser Suche nicht allein, sonst wird, wenn du einen falschen Schritt tust, niemand da sein, um dich zurückzuführen. Sie weint immer noch, hält mich umarmt und ist drauf und dran, mich zu bitten, bei mir bleiben zu dürfen. Ich flehe meinen Beschützer an, mich keine Träne vergießen zu lassen, denn ich will das Beste für Athena, und ihr Schicksal ist, weiter voranzuschreiten. Hier in Transsilvanien würde sie außer meiner Liebe nichts weiter finden. Und obwohl ich glaube, dass die Liebe ein ganzes Leben rechtfertigt, bin ich mir vollkommen sicher, dass ich sie nicht bitten darf, ihre Zukunft zu opfern, um an meiner Seite zu bleiben. Athena küsst mich auf die Stirn und geht, ohne Adieu zu sagen. Vielleicht denkt sie, sie würde eines Tages zurückkommen. Seither hat sie mir zu jedem Weihnachtsfest genug Geld für das ganze Jahr geschickt, damit ich nicht mehr nähen muss. Ich bin nie zur Bank gegangen, um ihre Schecks einzulösen, obwohl mich alle im Stamm deswegen für dumm halten. Samira Erkalil, Hausfrau. Als Shirin unter Freudenschreien ins Haus stürmte, war mir klar, dass alles besser gelaufen war, als ich erwartet hatte. Gott hatte meine Gebete offenbar erhört, und sie musste nun nichts weiter über sich herausfinden. Nun konnte sie sich in ein normales Leben einfügen, ihren Sohn aufziehen, wieder heiraten und diese Unruhe hinter sich lassen, die sie euphorisch und deprimiert machte. »Ich liebe dich, Mama.« Nun war es an mir, sie fest in die Arme zu schließen. Wie viele Nächte hatte ich voller Angst wachgelegen und befürchtet, Shirin könnte jemanden schicken, um Viorel zu holen, und die beiden würden nie wieder zurückkehren. Nachdem sie gegessen und gebadet hatte, berichtete sie über das Treffen mit ihrer leiblichen Mutter und schwärmte von den Landschaften Transsilvaniens. Ich erinnerte mich nicht mehr genau daran, denn damals hatte ich Transsilvanien ja nur nach Waisenhäusern abgesucht. Dann fragte ich sie, wann sie nach Dubai zurückfahren wolle. »Nächste Woche. Vorher muss ich noch nach Schottland fahren und dort jemanden treffen.« »Einen Mann?« »Eine Frau«, entgegnete sie. Möglicherweise hatte sie mein verschwörerisches Lächeln bemerkt. »Ich spüre, dass ich eine Mission habe. Was ich nur im Tanz zu finden glaubte, gibt es überall. Und es hat das Antlitz einer Frau. Ich habe ihm...« Ich erschrak. Zu Shirin sagte ich, ihre Mission sei es, ihren Sohn aufzuziehen, zu versuchen, in ihrer Arbeit immer besser zu werden, mehr Geld zu verdienen, Gott so, wie wir ihn kennen, zu verehren. Doch Shirin hörte mir nicht zu. Es war während einer Nacht, in der wir um das Feuer herumsaßen, tranken, über Geschichten lachten, Musik hörten. Abgesehen von dem einen Mal in einem Restaurant habe ich in all den Tagen, die ich dort verbrachte, nicht mehr den Drang verspürt zu tanzen. Mir war, als müsste ich meine Energie für etwas anderes aufsparen. Plötzlich spürte ich, dass alles um mich herum quicklebendig war. Die Schöpfung und ich waren eins. Ich habe vor Freude geweint, als die Flammen des Feuers sich in das Gesicht einer Frau verwandelten, die mich voller Mitgefühl anlächelte. Bei den Worten meiner Tochter überlief mich ein Schauer. Zigeunerzauberei, ganz bestimmt. Und zugleich kam mir das Bild Sherinas als Schulmädchen wieder in den Sinn, das sagte, es habe eine weiß gekleidete Frau gesehen. Lass dich nicht von diesen Dingen beeinflussen, das ist Teufelszeug. Du hast in unserer Familie immer gute Vorbilder gehabt. Kannst du nicht einfach ein normales Leben führen? Ich hatte mich offensichtlich zu früh gefreut, als ich annahm, die Suche nach ihrer leiblichen Mutter habe ihr gut getan. Aber anstatt wie üblich aggressiv zu reagieren, lächelte sie weiter. »Was ist denn normal? Warum ist Papa ständig mit Arbeit überlastet, obwohl wir genug Geld für 3 Generationen haben? Er ist ein ehrbarer Mann, er hat sein Einkommen verdient, aber er sagt immer mit einem gewissen Stolz, dass er mit Arbeit überlastet ist. Wozu? Was will er erreichen?« »Er ist ein Mann, der sein Leben in Würde führt. Du kannst sicher sein, dass er an dem Tag, an dem er in Pension geht, allerdings glaube ich nicht, dass dieser Tag jemals kommen wird, in Depression verfallen wird. Was wird er mit dieser Freiheit anfangen, die er so mühsam errungen hat? Er wird sich wieder wie ein Mensch im Exil fühlen. Nur dieses Mal wird er kein Land haben, in das er sich flüchten kann.« Kannst du dir etwas Besseres vorstellen? Ich habe nur eine Vorstellung. Ich möchte nicht, dass das mit mir passiert. Ich muss mich verändern. Schnell verändern. Deirdre O'Neill, bekannt als Edda. Sie sitzt in vollkommener Dunkelheit. Viorel hat selbstverständlich das Zimmer sofort verlassen. Die Nacht ist das Reich des Schreckens, der Ungeheuer aus der Vergangenheit. Aus der Zeit, in der wir wie die Zigeuner umherzogen, wie mein ehemaliger Meister. Die große Mutter möge seiner Seele gnädig sein. Und er möge, bis zu dem Augenblick, in dem er wiederkehrt, liebevoll behandelt werden. Athena weiß nicht, was sie tun soll, seit ich das Licht gelöscht habe. Sie fragt nach ihrem Sohn. Ich sage ihr, sie solle sich keine Sorgen machen und alles mir überlassen. Ich gehe hinaus, stelle den Fernseher an, suche einen Sender mit Zeichentrickfilmen, schalte den Ton ab. Ich werde in Athena etwas auslösen, das dem gleicht, was der Junge vor dem Fernsehschirm erlebt. Durch eine Pforte in eine andere Realität zu gehen. Alles ist so einfach und zugleich so kompliziert. Einfach, alles ist eine Frage der Einstellung. Mein Leben lang habe ich versucht, glücklich zu sein. Jetzt will ich nur noch Freude empfinden. Freude ist wie Sex. Sie beginnt und endet. Ich will Lust. Ich will Freude empfinden. Aber Glück? In diese Falle tappe ich nicht mehr. Wenn ich mit einer Gruppe von Menschen zusammen bin und sie mit der Frage provoziere, ob sie glücklich sind, sagen alle, ich bin glücklich. Ich frage dann weiter, ist das alles? Willst du nicht mehr? Willst du nicht weiter wachsen? Darauf antworten alle, selbstverständlich. Ich lasse nicht locker, dann bist du nicht glücklich. Sofort wechseln alle das Thema. Ich gehe besser in den Raum zurück, in dem Athena sich jetzt befindet. Darin ist es stockdunkel. Sie hört meine Schritte, ein Streichholz wird angerissen, eine Kerze angezündet. Alles, was uns umtreibt, ist der universelle Wunsch. Es ist nicht das Glück. Es ist das Wünschen an sich. Doch Wünsche sind immer etwas Unvollkommenes. Werden sie erfüllt, hören sie auf, Wünsche zu sein, nicht wahr? Wo ist Viorel? Viorel geht es gut, er sieht fern. Ich möchte, dass du diese Kerze anschaust. Sage nichts. Glaube nur. Was soll ich glauben? Ich habe dich gebeten, nichts zu sagen. Glaube einfach. Zweifle nichts an. Du lebst, und diese Kerze ist der einzige Punkt in deinem Universum. Glaube daran. Vergiss für immer die Vorstellung, dass das Ziel über einen Weg erreicht werden muss. Wiederhole dies jeden Morgen. Ich bin angekommen. Und du wirst sehen, dass es dann sehr viel einfacher ist, mit jeder einzelnen Sekunde deines Tages in Verbindung zu treten. Ich schweige eine Weile. Die Flamme der Kerze erleuchtet deine Welt. Frage sie, wer bin ich? Ich warte noch einen Augenblick. Dann sage ich, deine Antwort stelle ich mir folgendermaßen vor. Ich bin die und die, habe diese und jene Erfahrungen gemacht. Ich habe einen Sohn und arbeite in Dubai. Jetzt frage die Kerze noch einmal, wer bin ich? Ich schweige erneut und sage dann, du wirst geantwortet haben, ich bin nicht zufrieden. Ich bin keine typische Mutter, die sich nur um das Kind, den Ehemann, um Haus und Garten kümmert und sich überlegt, wo die Familie die Sommerferien verbringen wird. War es das? Du kannst jetzt sprechen. Du hast vollkommen recht. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Du bist, genau wie ich, ein unzufriedener Mensch. Deine Realität passt nicht zur Realität der anderen. Und du hast Angst, dass dein Sohn den gleichen Weg gehen könnte, nicht wahr? Das stimmt. Dennoch weißt du, dass du nicht stehen bleiben darfst. Du kämpfst, hast aber deine Zweifel nicht im Griff. Schau diese Kerze genau an. In diesem Augenblick ist sie dein Universum. Sie bündelt deine Aufmerksamkeit, erleuchtet den Raum um dich herum nur schwach. Atme tief ein, behalte die Luft so lange wie möglich in der Lunge und atme dann wieder aus. Wiederhole das 5-mal. Sie gehorcht. Diese Übung wird deine Seele beruhigt haben. Nun erinnere dich an das, was ich gesagt habe. Glaube. Glaube daran, dass du imstande bist, dass du bereits dort angelangt bist, wohin du wolltest. Wie du mir heute Nachmittag beim Tee erzählt hast, konntest du das Verhalten der Leute in der Bank, in der du gearbeitet hast, verändern, indem du ihnen beigebracht hast zu tanzen. Das stimmt doch. Du hast alles verändert, weil du deine Realität durch den Tanz verändert hast. Du hast an die Geschichte mit dem Scheitelpunkt geglaubt, die ich interessant finde, obwohl ich noch nie davon gehört habe. Du tanzt gern, glaubst an das, was du tust. Man darf nicht an etwas glauben, was man nicht mag, verstehst du? Athena nickte, starrte weiter in die Flamme. Der Glaube ist kein Wunsch. Der Glaube ist Wille. Wünsche sind immer etwas, das erfüllt werden will. Der Wille ist eine Kraft. Der Wille verändert den Raum um uns herum, so wie du es mit deiner Arbeit in der Bank getan hast. Aber dazu ist der Wunsch vonnöten. Konzentriere dich bitte auf die Kerze. Dein Sohn hat den Raum verlassen und sieht fern, weil die Dunkelheit ihm Angst macht. Und warum? In das Dunkel können wir projizieren, was wir wollen. Und im Allgemeinen projizieren wir nur unsere Gespenster, unsere Ängste. Das gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Hebe langsam deinen rechten Arm. Ihr Arm ging in die Höhe. Ich bat sie, das Gleiche mit dem linken Arm zu machen. Ich schaue ihre Brüste genau an. Sie sind viel schöner als meine. Du kannst die Arme wieder senken, aber langsam. Schließe die Augen, atme tief ein. Ich werde das Licht anschalten. Das war's. Das Ritual ist zu Ende. Lass uns ins Wohnzimmer gehen. Athena hatte Mühe, aufzustehen. Ihre Beine waren wegen der Haltung, die ich ihr vorgegeben hatte, eingeschlafen. Viorel schlief inzwischen tief und fest. Ich schaltete den Fernsehapparat aus, wir gingen in die Küche. »Wozu war das alles gut?«, fragte sie. »Nur um dich aus deiner alltäglichen Realität herauszuholen. Du hättest dich auch auf etwas anderes konzentrieren können, aber mir gefallen die Dunkelheit und die Flamme einer Kerze. Du willst sicher wissen, worauf ich hinaus will, nicht wahr?« Athena sagte, sie sei mit ihrem Sohn im Arm fast 3 Stunden mit der Bahn gereist. Eigentlich müsste sie packen, um zurück nach Dubai und an ihre Arbeit zu gehen. Sie hätte auch in ihrem Zimmer eine Kerze anschauen können. Dafür hätte sie nicht extra bis nach Schottland kommen müssen. »Doch, das war notwendig«, war meine Antwort. »Um zu erfahren, dass du nicht allein bist. Dass andere Menschen mit demselben in Verbindung stehen wie du. Wenn du das begreifst, kannst du auch glauben. Woran glauben, dass du auf dem richtigen Weg bist? Und wie ich schon vorher gesagt habe, dass du mit jedem Schritt ankommst. Auf welchem Weg? Ich dachte, wenn ich erst meine Mutter in Rumänien gefunden hätte, würde ich endlich auch den Seelenfrieden finden, den ich so sehr brauche. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Welchen Weg meinst du? Keine Ahnung. Du wirst ihn nur finden, wenn du anfängst, selbst zu lehren. Wenn du nach Dubai zurückkommst, sieh zu, dass du einen Schüler oder eine Schülerin findest. Was soll ich lehren? Tanz oder Kalligraphie? Beides kannst du ja bereits. Du musst etwas lehren, was du nicht kannst oder weißt. Etwas, was die große Mutter durch dich offenbaren möchte. Sie schaute mich an, als wäre ich verrückt geworden. Wenn du beginnst, dir für deinen Schüler Rituale auszudenken, die er durchführen soll, wirst du geführt werden. Damit beginnt die Lehrzeit, hat mein Beschützer gesagt. Wenn du meinen Worten folgen willst, dann tu es. Wenn nicht, dann führe dein Leben so weiter wie bisher. Und du wirst gegen eine Wand laufen, die Unzufriedenheit heißt. Ich rief ein Taxi. Bis es kam, unterhielten wir uns noch ein wenig über Mode und Männer. Ich war mir absolut sicher, dass sie auf mich hören würde, vor allem weil sie zu der Art Menschen gehört, die sich keiner Herausforderung entziehen. »Bringe den Menschen bei, anders zu sein. Nur das«, rief ich, während sich das Taxi entfernte. Das ist Freude. Glück wäre, mit dem zufrieden zu sein, was sie bereits hat. Eine Liebe, einen Sohn, eine Arbeit. Doch Athena ist genau wie ich, nicht zu so einem Leben geboren. Hiran Ryan, Journalist. Selbstverständlich hätte ich nie zugegeben, dass ich verliebt war. Ich hatte eine Freundin, die mich liebte, mich ergänzte, in guten wie in schlechten Zeiten zu mir hielt. Alle Begegnungen und Ereignisse in CBU waren Teil einer Reise. So etwas war mir schon häufiger passiert, wenn ich fern von zu Hause war. Wenn Menschen ihre gewohnte Welt verlassen, neigen sie dazu, abenteuerlustiger zu werden. Hemmungen und Alltagszwänge sind dann in weiter Ferne. Zurück in England erklärte ich als erstes meinen Produzenten, dass es unsinnig sei, diesen Dokumentarfilm über den historischen Dracula zu machen, da nicht er, sondern das Buch eines verrückten Iren, Transsilvanien, das in Wirklichkeit einer der schönsten Flecken der Erde sei, seinen finsteren Ruf eingebracht habe. Die Produzenten waren natürlich keineswegs erfreut. Doch ihre Meinung war mir zu jenem Zeitpunkt gleichgültig. Ich gab das Fernsehen auf und begann, bei einer der wichtigsten Zeitungen der Welt zu arbeiten. Damals wurde mir klar, dass ich Athena gern wiedersehen würde. Ich rief sie an und schlug einen gemeinsamen Spaziergang vor, bevor sie nach Dubai zurückkehrte. Sie war einverstanden, bestand aber darauf, mich durch London zu führen. Wir stiegen in den erstbesten Bus. Uns war egal, wohin er fuhr. Wir suchten eine mitreisende Dame aus und beschlossen, dort auszusteigen, wo sie aussteigen würde. Sie verließ den Bus an der Haltestelle Temple und wir also auch. Wir kamen an einem Bettler vorbei, der Geld von uns haben wollte. Wir gaben ihm nichts, gingen weiter und hörten ihn hinter uns herschimpfen. Athena bat mich, die Augen zu schließen und genau zu beschreiben, was wir beide anhatten. Zu meiner Überraschung lag ich nur bei wenigen Details richtig. Sie fragte mich, was auf meinem Schreibtisch lag. Ich sagte, Papiere, die zu ordnen, ich zu faul gewesen sei. Haben Sie sich einmal vorgestellt, dass diese Papiere ein Leben, Geschichten haben und Gefühle, Wünsche, von denen Sie erzählen könnten? Ich glaube, Sie schenken dem Leben nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient. Ich versprach ihr, die Papiere auf meinem Schreibtisch genau durchzusehen, wenn ich am nächsten Tag in die Redaktion gehen würde. Ein Touristenpaar mit einem Stadtplan fragte uns nach dem Weg zu einer bestimmten Sehenswürdigkeit. Athena beschrieb ihn genau, allerdings vollkommen falsch. »Sie haben sie in die falsche Richtung geschickt.« »Das ist egal. Sie werden sich verlaufen und es gibt nichts Besseres, um interessante Orte zu entdecken. Lassen Sie ein wenig Fantasie in Ihr Leben.« Am nächsten Tag behandelte ich in der Redaktion jedes Papier auf meinem Schreibtisch, als wäre es eine direkt an mich gerichtete Botschaft und nicht ein an meine Zeitung gerichteter Text. Mittags hatte ich ein Gespräch mit dem Redaktionsleiter. Ich schlug ihm vor, einen Artikel über die Göttin zu schreiben, die von den Zigeunern verehrt wird. Er hielt das für eine ausgezeichnete Idee, und ich bekam den Auftrag, über die Feiern in Les Saintes-Maries de la Mer, dem Mekka der Zigeuner, zu berichten. Vor ihrer Rückkehr nach Dubai am kommenden Sonntag wollte Athena mit ihrem Sohn nach Schottland fahren, um die Frau wiederzusehen, die wir in Bukarest getroffen hatten. Ich erinnerte mich nicht an sie, aber möglicherweise gab es neben diesem Geisterfreund auch eine Geisterfreundin, die als Entschuldigung herhalten musste, und ich beschloss, nicht nachzufragen. Aber ich war eifersüchtig, weil sie es vorzog, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ich wunderte mich über meine Eifersucht und beschloss, notfalls in den Nahen Osten zu fahren, um sie wiederzusehen. Ich könnte ja einen Artikel über den dortigen Immobilienboom schreiben, von dem jemand im Wirtschaftsressort der Zeitung erzählt hatte. Solange mich das Athena näher brachte, würde ich sogar Abhandlungen über Grundstücke, Wirtschaft, Politik und Erdöl schreiben. Die Reise nach Les Saintes-Maries de la Mer erbrachte einen ausgezeichneten Artikel. Ein Historiker, Antoine Locadour, hat mir für meinen Artikel interessante Informationen über die weibliche Gottheit geliefert. Diesen für die Reisebeilage geschriebenen Artikel habe ich dann nach Dubai geschickt. Daraufhin erhielt ich nur ein paar freundliche Zeilen, mit denen Athena sich bedankte. Weiter schrieb sie nichts. Antoine Locadour, 74 Jahre alt, Historiker, ICP, Frankreich. Es ist einfach, in Sarah eine der vielen schwarzen heiligen Jungfrauen zu sehen, die auf der Welt verehrt werden. Sarah Lacali war der Legende zufolge adliger Herkunft und in den Geheimnissen der Welt bewandert. Meiner Meinung nach ist sie eine der vielen Verkörperungen einer weiblichen Gottheit, die die große Mutter oder Göttin der Schöpfung genannt wird. Es überrascht mich übrigens nicht, dass sich immer mehr Menschen für heidnische Traditionen interessieren. Warum sie das tun? Weil mit Gott Vater immer die Strenge und die Disziplin des Kultus assoziiert wird. Die Muttergottheit hingegen steht dafür, dass die Liebe wichtiger ist als alle uns bekannten Verbote und Tabus. Das Phänomen ist nicht neu. Immer wenn die Regeln einer Religion strenger werden, neigt eine große Gruppe von Menschen dazu, in der Verbindung mit dem Spirituellen nach mehr Freiheit zu suchen. So war es auch im Mittelalter, als die katholische Kirche immer höhere Steuern erhob und prächtige Klöster erbauen ließ. Die Reaktion darauf war jenes Hexerei genannte Phänomen, das in verschiedenen Traditionen die Jahrhunderte überlebt hat, obwohl es bekämpft und unterdrückt wurde, da die Kirche darin etwas Aufrührerisches sah. In den heidnischen Traditionen ist die Anbetung der Natur wichtiger als die Verehrung heiliger Bücher. Die Göttin ist in allem, und alles ist Teil der Göttin. Die Welt ist nur Ausdruck ihrer Güte. Es gibt viele philosophische Systeme, wie beispielsweise den Taoismus oder den Buddhismus, die die Vorstellung einer Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschaffenem nicht kennen. Die Menschen versuchen nicht, das Geheimnis des Lebens zu entschlüsseln, sondern wollen Teil desselben sein. Auch im Taoismus und im Buddhismus besagt das zentrale Prinzip, obwohl es darin keine weibliche Gottesfigur gibt, dass alles eins ist. Im Kultus der großen Mutter gibt es nicht mehr das, was wir Sünde nennen und was gemeinhin eine Übertretung willkürlicher moralischer Gesetze ist. Geschlechtsleben und Bräuche sind freier, da sie Teil der Natur sind und daher nicht als Frucht des Bösen angesehen werden können. Das neue Heidentum zeigt, dass der Mensch imstande ist, ohne institutionalisierte Religion zu leben und zugleich seine spirituelle Suche fortsetzen kann, um sein Leben zu rechtfertigen. Wenn Gott die Mutter ist, dann reicht es, sich zu versammeln und sie durch Rituale zu verehren, die ihre weibliche Seele befriedigen, wie Tanz, Feuer, Wasser, Luft, Erde, Gesang, Musik, Blumen, Schönheit. Diese Tendenz hat in den letzten Jahren ungeheuer zugenommen. Vielleicht befinden wir uns in einem wichtigen Moment der Weltgeschichte, in dem sich endlich der Geist mit der Materie verbindet und beide sich verändern. Zugleich wird es, das nehme ich zumindest an, eine heftige Reaktion der institutionalisierten Religionen geben, die immer mehr Gläubige verlieren. Der Fundamentalismus wird wachsen und sich weltweit ausbreiten. Als Historiker begnüge ich mich damit, Daten zu sammeln und diesen Gegensatz zwischen den strengen Regeln der institutionalisierten Religionen und den freieren Formen der Anbetung zu analysieren. Den Gegensatz zwischen einem Gott, der die Welt kontrolliert, und der Göttin, die Teil der Welt ist. Den Gegensatz zwischen Menschen, die sich in freien Gruppen versammeln und deren Anbetungsform spontan ist, und jenen, die sich in geschlossenen Kreisen treffen, in denen sie lernen, was sie tun dürfen und was nicht. Ich würde das gern positiv sehen und darin die Meinung bestätigt finden, dass der Mensch endlich seinen Weg in die spirituelle Welt gefunden hat, Aber die Vorzeichen stimmen nicht gerade optimistisch. Eine neue, konservative Welle der Verfolgung könnte, wie schon in der Vergangenheit, den Kult der Mutter wieder ersticken.